Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über die großartige God of War-Reihe. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir den ollen Kratos eingeladen. Hey Krati, wie geht's dir? Krati? Ich bin zu wütend, ich kann nicht reden. Also... Okay, alles klar. Nein, es ist wie immer der gute Jürgen. Hey Jürgen. Servus, hallo. Ah, falls euch jemand, wo Markus ist, den haben wir irgendwo in Griechenland vergessen. Ja, der hat die Gyros-Platte gesehen und es konnte nicht dran vorbeigehen. Er konnte einfach nicht dran vorbeigehen. Er ist glaube ich, immer noch dran. Der Arme. Ach, God of War. Was war dein erstes God of War und wie bist du darauf gestoßen? Erzähl. Ich war damals in Krefeld noch im Videospielladen meines Vertrauens. Und ich war gerade frisch 18 geworden. Ja. Und ich wollte natürlich einfach irgendein Spiel ab 18 haben, weil ich bin gerade 18 geworden. Und gehe halt zum Tresen, frag mich nicht, welches Spiel ich in der Hand hatte. Und so, und der Verkäufer, der kannte mich ja, ich war schon ewig dort. So, das Spiel willst du nicht. So, doch, ich will das. So, nein, willst du nicht. Du willst das. Und knallt mir halt God of War auf den Tisch. Ich so, wow. Bin dann überglücklich nach Hause gelaufen und hatte dann die aggressivste Zeit meines Lebens. Männlich. Männlich, genau. Muskeln. Also bei mir war das so, ich habe, mein erstes war auch God of War 1. Nur ich habe halt, wie schon öfters erzählt, eine PlayStation 2 sehr, sehr spät gehabt. Das war meinem ersten Lehrlingsgehalt. Damals habe ich mir einen kleinen Fernseher gekauft, eine PlayStation 2 und drei Games. Und so habe ich langsam angefangen, alle Games nachzuholen für die PS2. Es ist einfach eine großartige Konsole. Eine der besten aller Zeiten, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Mein Gott, gibt's da gute Games auf dem Ding? Leck mich am Arsch. Und so bin ich da auch irgendwann mal auf God of War gestoßen. Als ich dann in meinem Spielladen des Vertrauens in der Gebrauchtabteilung durch die Gegend geschrummert bin und dort entdeckt habe, God of War, God of War 2, direkt mal beide mitgenommen. Warum nicht? Und so habe ich halt God of War kennengelernt. Wer God of War nicht kennen sollte, wo lebt ihr bitte? Ja. Hallo? Also wirklich, ihr nennt euch Videospieler. Noobs. Richtig, ist ein Action-Adventure. Es wurde vom kalifornischen Santa Monica Studios unter der Leitung des Game-Designers David Jaffe für die Konsole PlayStation 2 entwickelt und von Sony im März 2005 in Nordamerika erst veröffentlicht. In Europa kam das Spiel in den meisten Ländern im Juni desselben Jahres auf den Markt. Es nehmen zuerst keine Altersvergabe von den Spielverderbern der USK. Hier verzögerte sich die Einführung dort schon wie immer, weil wenn man Kreaturen umbringt, ist das ja böse. Man muss aber trotzdem sagen, das Spiel war wirklich, wirklich, wirklich brutal. Gewalt ist böse und dann darf es halt nicht. Man spielt einen gewissen Charakter namens Kratos. Der gute Kratos. Ein ganz liebenswürdiges Bürschchen. Ganz liebenswürdiges Bürschchen. Der wohl aggressivste Mensch der Welt ist, glaube ich. Der Typ hat Aggressionsprobleme. Das ist der Hulk in Scheißdreck. Ja, aber hat. Hallo. Absolut. Ach ja, God of War. Und dann ist man so im Jahre 2005, da kam das Spiel nämlich raus. Oder bei uns im 2006. Und denke ich so, hey. Oder bei mir halt viel, viel später. Hey, denke ich mir, ach komm, probieren wir es mal aus. Mal gucken, wie das Spiel so ist. Du legst es ein, du landest auf dem Schiff, auf einem Schiff und hast erstmal Stress, weil du von einer riesengroßen Hydra angegriffen wirst auf dem Schiff. Und dann stellst du fest, du hast zwei Ketten an deinen Händen, mit denen du durch die Gegend schleudern kannst. Oder zwei Dolche oder so immer das ist, an Ketten, die du hier gegenschleudern kannst. Und kannst alle um dich herum umbringen aus irgendeinem Grund und kannst diese Riesenhydra mit Quicktime-Events regelrecht zerlegen. Ja, du schmeißt halt deine Kettenklinge in den Kopf und ziehst sie dann mit dem Auge einfach durch den Mast durch. Richtig, ja. Weil du der gottverdammte Kratos bist, der wohl wütendste Mensch. Ja der gut, Welt. Der hat aber auch übermenschliche warum der gute Kräfte. Ja, warum Kratos übrigens so dermaßen wütend ist, liegt daran, Kratos war ein Hauptmann eines spartanischen Heers. Der Typ ist Spartaner. Und, weil natürlich ist er das. Weil natürlich ist er das. Und ist ein unglaublich guter Krieger gewesen. Und trotz der Warnung seiner Ehefrau Lysandra möchte der Kratos immer weiter erobern und immer mehr Krieg haben. Im Namen seines Gottes, ja. Richtig. Und es kommt jedoch der Tag, an dem der Spartaner von einer unausweichlichen Niederlage gegen einen Barbaren dort aus dem Osten steht. In dieser aussichtslosen Situation ruft er seinen Kriegsgott Ares zum Beistand und der gute Ares gibt ihm die Kräfte dazu. Und macht ihn zu diesem extremen Monster. Also bringt er die Leute um, ist erfolgreich des Krieges zurück, bekommt diese Chaosklingen, diese sogenannten Chaosklingen, die er hat. Ja, die Ketten werden ihn heiß in die Haut gebrannt. Richtig, ja. Tötet die Barbaren, kommt zurück, ist erfolgreich und kommt zurück in sein Dorf und ist leider immer noch komplett im Blutrausch. Und bringt aus Versehen seine Tochter, seine kleine Tochter und seine Ehefrau. Nee, war das nicht ein bisschen anders? Ich dachte, Ares hätte ihn in dieses Dorf geschickt, hat aber durch eine Liste auch seine Familie dahin geschickt. Er wollte Kratos halt noch stärker machen, dass er keine Bindungen mehr hat. Und hat Kratos seine Familie halt dadurch seine Familie umbringen lassen, weil die haben natürlich auch Unschuldige abgeschlachtet. Mhm, natürlich. Und zur Strafe haben die Götter in den Fluch auferlegt, dass er dann die Asche seiner Familie auf den Körper trägt. Deshalb ist er sein Teint seitdem schneeweiß. Richtig. Deswegen wurde er dann zum Geist von Sparta. Richtig. Und Weil Ares ihn halt verraten hat, ist er halt noch schlechter drauf als vorher. Und deswegen macht er sich auf den Weg zum Olymp der Götter, um dort mal ordentlich aufzuräumen. Weil er Ares umbringen will. Er will eigentlich nur Ares umbringen und Athene, die ja die. Er will nur Ares umbringen, ja. Die ja die quasi die Gegenspielerin von Ares ist, versucht ihm dabei zu helfen. Ja, beflügelt ihn ja. Mhm. Und so macht sich der gute Kratos auf einer Odyssee, tatsächlich, es ist eine Odyssee, die er da durchlebt. Auf den Weg, um den ollen Ares den Arsch aufzureißen. Seinen Ares aufzureißen. Ja, dafür muss er die weltberühmte Büchse der Pandora öffnen, um gottgleiche Kräfte zu erhalten. Genau. Aber diese schöne Kiste ist, die Büchse, die ist natürlich versteckt in einem mit Fallen gespickten Supertempel auf dem Rücken von Kronos, dem Titanen, der mitten in der Wüste seine Kreise zieht. Und in dem Tempel verbringt man dann den Großteil des Spiels. Richtig. Aber der Anfang, wie gesagt, ist auf einem Schiff, wo man auch einen der wohl fiesesten Running Gags des kompletten Games begegnet. Und zwar einem... War das auf dem Berg oder war das schon auf dem Schiff, dieser komische alte Mann? Schon auf dem Schiff. Der ruft ihn um Hilfe, weil die Hydra ihn zu ihm frisst und er tritt ihn einfach in den Schlund. Der braucht nur den Schlüssel, den er bei sich hat. Der nimmt so den Typen den Schlüssel ab und dann tritt er den einfach in die Hydra rein. Hier, komm, verpiss dich. Du würdest mich nur aufhalten. Ja, er zieht ihn so nach oben an dem Schlüssel, nimmt den Schlüssel. Ah! Und weg ist er. Das war so genial. Und du triffst den später nochmal. Das war das Witzige. Ja, ja. Und du kommst ja auch in den Hades, soweit ich noch weiß. Ja, im Verlauf des Abenteuers stirbt er. Weil gehst durch diesen fallengespickten, fast schon Zelda-artigen Dungeon, den Tempel der Pandora. Der hat wirklich, das ist halt noch wirklich das Action-Adventure-lastigste Game, der erste Teil. Weil da das stimmt, noch Hupf- und Spring-Action, wie Stefan immer so gern sagt. Hupf- und Spring-Spiel. Ja, genau. Ja. Und auch kleine Rätsel, die du lösen musst, also vor allem Schalterrätsel, jetzt nichts geistig Hochtrabendes, aber es geht vor allem um Geschicklichkeit. Und natürlich viel Hack and Slay, viel Blut, noch mehr Blut und blutig. Und viele Monster, die dich angreifen, haben viele der berühmt-berüchtigten Boss-Battle finden auch so da statt. Ja. oder auch größere haben zum Beispiel. Du hast auch so eine Möglichkeit gehabt, dass irgend so ein Minotaurer auf dich zukam, die du dann so lange gehauen hast, bis so ein Indicator über ihn aufgeploppt ist, also so ein Zeichen. Genau. Das hast du gedrückt, dann ist er auf ihn draufgesprungen und du konntest ihn bis so durch die Gegend reiten, bevor ihn endgültig. Ja, ja, und dann starten ein Quicktime-Event, wenn du dann schnell genug Kreis gedrückt hast, dann hast du dein Dolch in seinen Rachen gerammt. Ja. Und aber am Ende... sehr viele Quicktime-Events. Ja, sowieso. So God of War war so das Spiel, was Quicktime-Events wieder so richtig groß gemacht hat. Weil das halt Teil der Inszenierung gewesen ist. Dadurch sah alles so brachial und brutal und cineastisch aus. Das Spiel sah für seine Zeit sowieso unglaublich gut aus. Auf der PlayStation 2 damals sah das schon sehr, sehr gut aus. Ich finde, das sieht auch heute eigentlich noch relativ gut aus, wenn man den Zeitgeist berücksichtigt. Weil nicht alle PlayStation-Spiele sind optisch so gut gealtert wie God of War, finde ich. Nö, das stimmt, ja. Aber man kann sie heute immer noch wunderbar spielen. Genau, aber irgendwann findest du dann eben die Büchse der Pandora und dem Moment, wo er sie aufmachen will, kriegt Ares das mit, weil er ein Gott ist, nehme ich an. Keine Ahnung. Göttersensus-Tingling. Ja, ich wollte es gerade sagen, genau. Und wirft dann halt so einen riesigen, ich glaube, einen Speer oder sonst irgendwas halt in den Tempel von Kilometer weit weg und tötet Kratos, bevor er halt die Büchse aufmachen kann. Und Kratos denkt sich, haha, nicht mit mir. Weil auch Hades sagt, yo, Bro, kein Problem. Wir wollen ja auch, dass du Ares, der außer Kontrolle geraten ist, Einhalt gebietest. Und deshalb hilft Hades ihm auch, gibt ihm sogar Kräfte. Ich glaube, irgendwelche Bodenblitze oder irgendwas bekommst du von ihm. Soweit ich weiß, ja. Und weil Hades halt auf deiner Seite ist, kannst du wieder aus der Unterwelt entkommen. Und dann die Büchse der Pandora doch öffnen. Ja, du kletterst halt nach oben und triffst unter anderem den Typen, den du vorher in den Rachen gestürzt hast. Auch hier wieder. Nein, nicht du, schon wieder. Ja, ja. Und stürzt du dann den Hals zurück. Großartig. Ich dachte, aber die Flucht aus der Unterwelt hat doch eine der ikonischen Verzweiflungsstellen. Da gab es nämlich so eine... War das da, wo du die Wand hochklettern musste? Genau, diese rotierende Säule mit den Messern drin. Und, ja, die war nervig, irgendwie war die Geschwindigkeit irgendwie nicht gut eingestellt und auf Kratos abgestimmt und du bist viel zu oft runtergefallen und das Minimum ein Leben dabei verloren, nur diese blöde rotierende Säule hochzuklettern. Und das ist eine Szene, an der Segen, erinnert sich absolut jeder, der das Spiel damals durchgespielt hat. Furchtbar. Absolut. Aber dann hast du diesen absolut großartigen Kaiju-Kampf gegen Ares, weil die Büchse der Pandora hat nämlich die Magie von Rita Impulsa Intus und macht das Monster groß. Richtig. Und dann steht Kratos da die kämpfen in dem riesigen See, Gletscher, was auch immer. Und da trägst du halt den finalen Showdown gegen Ares aus. Und dann macht Kratos Ares putt und wird selber die prügeln die Scheiße aus sich raus. Und wird selber zum namensgebenden Gott des Krieges. Richtig. Bevor er aber das, Athene liegt ihn ja noch rein und sagt zu Kratos, die Götter würden ihm dankbar sein und ihm seine Taten verzeihen, die er vorher eingerichtet hat. Ihn aber nicht von seinen Albträumen befreien, dass er träumt ja ständig davon, dass er seine Frau und seine Tochter umbringt. Weswegen auch so richtig stinkgewütend ist und er schläft auch nicht mehr. Ja, also er wird halt in den Rang des Gottes weil er durch die Büchse der Pandora jetzt gottartige Kräfte hat. Und was richtig in dem Teil noch nicht gesagt wurde, was später halt hinzugefügt wurde, er ist ja schon sowieso ein Halbgott gewesen. Er ist nämlich der Sohn von Zeus. Ja. Weil Zeus hat ja damals sein Lyrus überall reingehalten. Ja, weil Zeus halt. Und muss großartig sein, der König zu sein. Und auf jeden Fall, hatte er sowieso, deshalb war er auch immer stärker als die anderen. Und mit Hilfe der Büchse der Pandora ist er halt ein kompletter Gott geworden. Und weil er halt Ares getötet hat, wurde er der neue Gott des Krieges. Und anstatt halt ihn von den Albträumen zu befreien, haben sie halt einfach nur quasi eine Anstellung in Olymp gegeben. Genau, weil der gute Kratos ist fertig, hat sein Dings erledigt, möchte sich gern endlich umbringen, damit er endlich ruhen kann. Athene lässt ihn nicht, sondern hebt ihn als Belohnung für seine Dienste in den Olymp empor. Weil die Götter gedacht haben, da hätten sie ihn unter Kontrolle. Ja, das war ein riesengroßer Fehler, ihn nicht sterben zu lassen. Ja, wie sie im zweiten Teil dann festgestellt haben. Weil Teil 2 beginnt nämlich, indem du den gottverdammten Koloss von Rhodos erstmal kaputt prügelst. Genau, weil Kratos ist seinem Titel des Gott des Krieges halt mehr als würdig gewesen und hat überhaupt nicht mehr aufgehört, ganz Griechenland mit Krieg zu überziehen. Ja. Ein Feldzug nach dem anderen und noch ein Feldzug und noch einer. Und dann ist er halt, wie Stefan gerade richtig gesagt hat, in Rhodos und kämpft halt gegen den Koloss und der ist natürlich eine riesige Maschine, weil warum sollte das auch nicht sein? Richtig. Und dann legt Zeus ihn rein. Weil der geht. Wie legt er ihn noch? Er gibt ihm das Schwert der Götter, dieses blau leuchtende Schwert, mit dem er schon Ares getötet hat damals. Es leuchtet blau. Genau, und da muss er halt seine ganze Götterenergie reinsetzen. Das heißt, er verliert seine Unsterblichkeit und den ganzen Blödsinn. Seine riesige Lebensleiste, alles ist kleiner, weil er all seine Kraft in das Schwert setzt und damit halt den Koloss, ich glaube, der macht das, der rammt das Schwert einfach nur in den Kopf und dann ist der Koloss besiegt und dann kommt Zeus, nimmt ihn halt das Schwert ab und fällt ihn damit. Ja, genau, richtig, stimmt. Da kommt dann ja auch die Narbe her, die er seitdem dann auch in der Brust hat, auch später noch. Ja, und stürzt ihn wieder in den Hades zurück. Und da hat auf den Hades hat Kratos natürlich nach wie vor keinen Bock. Nee. Und er kehrt natürlich wieder zurück und erklärt dem Olymp dann den Krieg. Richtig. Und dann wird er richtig wütend. Ja, ja. Dann wird er im Verlauf des zweiten Teils ist er in noch rasender Ra-Ra-Ra-Wut. Ja. Er tötet da auch schon die ersten Götter, glaube ich. Den zweiten Teil habe ich nicht mehr ganz so krass im Kopf. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz. Du kommst, glaube ich, wen hast du getötet im ersten Teil? Hast du nicht im ersten Teil schon die Hydra, der den Kopf abgerissen und den benutzt du als Die Medusa, meinst du? So. Weil Medusa, um ihr um Leute zu versteinern, ja, ich glaube. Ja, das kommst du im ersten Teil schon. Ja. Aber im zweiten Teil auf jeden Fall geht es halt darum, dass er halt neue Verbündete sich sucht, in dem Fall eben die Titanen, angeführt von Gaia. Der Mutter der Erde. Ach nee, das war Captain Planet, Verzeihung. Und Gaia rettet ihn ja das Leben. Ja, ja. Nachdem, also das ist, ja da, das da stellt sich auch raus, dass Gaia die ganze Zeit die Erzählerin war im Hintergrund. Ja. Und es geht halt darum, dass er halt quasi die Kräfte zusammensammelt, um den Olymp herausfordern zu können, weil er hat ja seine göttlichen Kräfte verloren. Das Schwert hat er jetzt Zeus. Ja, gerade. Kratos soll ja die Mäuren aufsuchen, um die Zeit zurückzudrehen, kurz bevor dem Moment, bevor Kratos von Zeus verraten worden ist. Ach, die Mäuren, das war ein furchtbarer Dungeon, daran erinnere ich mich noch. Oh ja, und dann gibt es eine der coolsten Sachen, die sie in Teil 2 eingeführt haben, und zwar den Pegasus. Oh ja. Mit dem wir durch die Gegend fliegen. Die Ikarusflügel, ja. Nee, du kriegst einen Pegasus. Ja, da hast du diese Shoot-em-up-Passagen, stimmt, ja. Ja, ja, wo du diese Shoot-em-up-Passagen hast, die mich ein bisschen so an Aladdin erinnert haben. Ja, irgendwo schon, ja. Nur halt in 3D. Sehr rasant inszeniert. Eins der schönsten PS2-Spiele überhaupt, war ja auch eins der letzten, die rauskamen, glaube ich. Also eins der letzten großen PS2-Spiele. Ist auch ehrlich gesagt mein Lieblingsteil von den ganzen Teilen, finde ich. Kann ich verstehen, das ist so, der spielt sich auf jeden Fall. Der spielt sich auf jeden Fall am rundesten. Von der Inszenierung, von den Kämpfen her, von den absolut brutalen Finishern her. Ich meine, es ist absolut beeindruckend. Normalerweise, wenn du so Zwischensequenzen hast, wo du irgendwas Großes kaputt klopfst, du bist dann eigentlich nur dieses kleine Mädchen und haust zu und urplötzlich hast du die Zwischensequenz, wo dein Typ voll agil ist und so weiter und hier und da rumjumpt. Das Gefühl hast du bei Kratos nicht. Bei Kratos hast du wirklich das Gefühl, du hast wirklich das Gefühl, das, was ich hier haue, ne? Auch wenn es gerade eine Zwischensequenz ist, du hast ja trotzdem diese Indicator, dass du ab und zu mal drücken musst durch die Quicktime-Events, fühlt es sich genauso an, ja, ich bin immer noch Kratos, es ist nicht urplötzlich ein anderer, sehr viel agiler Typ, ich bin immer noch Kratos, der das hier alles kaputt macht. Das fand ich halt cool. Und das ist halt, es ist ein großartiges Spiel, der Soundtrack ist fantastisch. Der Soundtrack, da haben wir gerade beim ersten Teil noch gar nichts gesagt, das ist Götterchor Galant. Ja, meine Fresse. Also wenn du dich bei dem Spiel nicht einfach nur großartig fühlst mit diesem Chor, es ist einfach nur großartig. Die Komponisten wurden Gerard Marino, Ron Fish, Mike Reagan und Chris Velasco. Haben wirklich eine unglaubliche Soundkulisse geschaffen. du fühlst die ganze Zeit diese Epik dieser Odyssee. Ja, also wirklich komplett. Also auch die Schwere davon und es ist fantastisch. Richtig gehypt. Los geht's. Ja, ist ja dieses. Ja, die ganze Zeit. Ja. Und es ist halt so. Es peitscht dich auch die ganze Zeit voran. Dazu dieses unglaublich flotte Kampfsystem, wo du ja auch nicht nur die Chaos-Klingen hast. Du kriegst ja auch noch ein paar andere Waffen dazu. Du kriegst später noch andere Waffen dazu, richtig. War im ersten Teil genauso, dass du auch noch ein paar andere extra Waffen gehabt. Aber du musst ja immer bei Null anfangen, weil direkt mit aufgelevelten Waffen zu kämpfen ist ja langweilig. Ja, aber ich habe meistens eigentlich die Klingen benutzt, weil sie so schön agil waren und so konstant. Ja, du hast die Klingen auf jeden Fall für die Crowd Control gebraucht. Also du hast ja noch die Hades-Klingen gehabt, die waren so ähnlich. Die haben mehr Schaden gemacht, haben aber nicht die Reichweite gehabt. Du hattest dann auch so Special Moves, wo du dann eine Taste gedrückt halten konntest, dann hat er sich gedreht und die Chaos-Klingen dabei richtig durch die Gegend geschwungen und so weiter. Und hast du so mehrere Gegner auf dich zugerannt. Hast du nach und nach mit dem Blut deiner Feinde der alles stärker gemacht. Ja, du hast auch Devil May Cry typisch Blobs und Bobbles eingesammelt. Genau. Oder Blobs eingesammelt, mit denen du dich dann stärker machen konntest. Da hast du dann dein Skilltree immer weiter ausgebaut, genau. Richtig. Das war ein übersichtliches Skilltraining. Eigentlich hast du nur genutzt, um die Waffen aufzubessern. Ja, und wenn deine Waffe neues Level hattest, hast du halt mehr Skills. Und du hast halt mehr Energie dir selber dadurch verpasst und so weiter. Sehr, sehr gutes Game. Ich finde den zweiten Teil absolut großartig. Vor allem für ein PS2-Spiel. Es hat sich so gigantisch groß angefühlt. Ich glaube, es ist gar nicht so lang. Nee, mir geht es gar nicht darum, dass es jetzt lang gespielt hat, sondern wie heißt das? Das nennt sich ja so Sense of Scale. Es hat sich so gewaltig angefühlt. Dieses, egal wo du bist, alles hat sich so groß angefühlt. Gar nicht mal so, das war ja keine Open World, das waren ja alle Schlauchlevel. Aber es ist halt so, du hast nie das Gefühl gehabt, durch Schläuche zu laufen. Es hat sich alles gewaltig angefühlt. Egal in welchem Monument du warst, egal auf welchem Feld du gekämpft hast. Es war einfach nur großartig. Ja, vor allem. Und das Spiel endet mit dem größten Cliffhanger aller Zeiten. Aber wen du halt alles umbringst, du raubst Typhon seinen magischen Bogen. Du bringst Theseus, Perseus und Ikarus um. Ich glaube, hackst du nicht Ikarus die Beine ab? Den Pegasus, der Pegasus wird abgeknallt, glaube ich. Und dann fällst du runter und dann ist da Ikarus. Und der reißt den halt im Flug einfach die Flügel von den Schultern. Ja, reißt dir die Flügel von den Schultern und nimmt sie sich. Du kriegst nicht die ganzen Gadgets nicht auf normale Art, sondern die Kratos nimmt sie sich einfach. Ja. Da kommen wir dann auch im dritten Teil dann noch dazu. Ja, und fliegst halt selber dann durch die Gegend. Mit den Flügeln des Ikarus gelangt Kratos dann zu den gewaltigen Titan Atlas. Ja, der von Zeus verbannt wurde. In-game bekommst du dadurch halt einfach den Doppelsprung. Richtig, ja. Nee, Gleitsprung ganz eigentlich. Wichtig. Eigentlich ein Gleitsprung, aber im Prinzip ist es ein Doppelsprung. Und der hilft kannst dann noch ein Stück gleiten, genau. Ja, und der hilft den Spartaner, dem er eben mächtige Zauberfähigkeiten gibt. Und ihm dann sagt, ja, die Klinge des Olymps ist der Schlüssel im Kampf gegen die Götter. Außerdem ermöglicht er eben den Palast der Schicksalsgöttin auf der Insel der Schöpfung zu erreichen. Und dann sagt Athene zu ihm, im letzten Versuch, ihn Vernunft zu bringen. Sie warnt ihn, dass den Halbwahrheiten der Titanen nicht zu trauen sei, versucht ihm zu erklären, dass Zeus nur den Olymp beschützen wolle, weil er die Zerstörung von allem befürchtet. Kratos ist das absolut scheißegal. Ja, er stellt dann ja Zeus im fürchterlichsten Quicktime-Event aller Zeiten. Oh Gott, ja. Weil egal, also ich will nicht wissen, wie viele No-Death-Runs da sterben. Ja, das stimmt. Weil du hast erstmal den normalen Kampf gegen ihn, den ich ehrlich gesagt gar nicht mal so geil finde, ehrlich gesagt. Und dann hast du ein finales Quicktime-Event. Das ist ein dreiteiliges Quicktime-Event. Und die letzten beiden Teile davon hast du gefühlt nur einen Bruchteil einer Sekunde Zeit zu reagieren. Ja. Ich weiß noch, dass ich damals, ich glaube, ich habe wirklich ungelogen eine halbe Stunde gebraucht, weil immer wenn du das nicht schaffst, du hast, glaube ich, drei Versuche, es nochmal zu machen, und dann musst du den Kampf nochmal neu machen. Irgendwie so. Ich glaube, so war das, ja. Und dann musst du. Und der Kampf, der dauert ja trotzdem. Und dann hast du wieder deine zwei, drei Versuche, das Quicktime-Event zu schaffen. Und es war so frustrierend. Es war so frustrierend. Und dann hat er ihn endlich beinahe gekillt und dann opfert sich ja Athene, damit Zeus fliehen kann. Richtig. Und der flüchtet dann auf den Olymp wie so ein kleines Kind. Hier so, ne, hier bei der Quelle meiner Macht kannst du mir nichts tun. Ja, aber bevor sie stirbt, sagst du noch, Kratos ist dein Vater. Ja. Und von Geburt an bist du ein Halbgott und Athene, was Athene zu seiner Halbschwester macht. Genau, und dann reist er halt komplett in die Vergangenheit, um sich halt die Titanen zu holen und stürmt dann damit auf den Olymp zu und da endet dann das Spiel. Dieses Zeus! Dein Sohn ist zurückgekehrt! Das ist so Episode 2 Ende. Ja. Gerade, wenn du denkst, jetzt geht's los, hört's auf. Nee, es ist voll der Cockblock damals gewesen. Absolut. Wie kann man einen so blueballen? Das war Wahnsinn. Und es hat ja wirklich. Wie lange hat's gedauert? Es hat mehr 4-5 Jahre, bis dann der dritte Teil rauskam. 7, 8, 9, 10, 3 Jahre. Doch nur 3 Jahre, okay. Ich dachte, es hätte länger gedauert. 3 Jahre. Ja, aber sie haben sich halt für 10 Jahre angefühlt. Ja, bevor es aber God of War 3 gab, gab es davor Chain of Olympus. Das ist ein PSP-Titel gewesen von Capcom. Mhm. Das Ding habe ich nie gespielt. Ich leider auch nicht. Ich habe leider die PSP-Titel gespielt. War das mit dem Bruder oder war der zweite Teil Ghost of Sparta der mit dem Bruder? Ja, Ghost of Sparta war, glaube ich, das ist der zweite Teil gewesen. Es gab erst Chain of Olympus und da gab es 2010 Ghost of Sparta. Ja, das weiß ich, aber einer von beiden war mit Kratos' Bruder. Ich glaube, das dürfte Ghost of Sparta gewesen sein. Ich habe leider beide nicht gespielt, ich kann es dir leider nicht sagen. Ja, ärgert mich auch, das ist auch so eine Lücke in meinem Gaming-Repertoire. Ja, das ist auch so eine Lücke, die du nicht mehr kriegst. Ja, egal, ob du die PS3 Collection haben willst oder die Originale, die sind schweineteuer geworden. Ja, also man kriegt gerade die Collectors Edition, also die Volume für Chains of Olympus und Ghost of Sparta gab es auch als PlayStation HD Classic Remake. Für 60 Euro gibt es die hier gerade. Das geht eigentlich noch. Für das, was es ist, ist es tatsächlich so. Das ist gar nicht mal so schlimm. 60 Euro ist für so ein hochgelobtes Spiel gar nicht mal so krass. Gar nicht mal so schlimm eigentlich. Ja, aber ansonsten kriegst du es halt gebraucht für 60 bis 80 Euro. Das ist Für die Games allein für die zwei PSP-Titel. Gut, okay, man kann sich auch die PSP-Titel kurzerhand mal eben so holen und die Sache hat sich erledigt. Ja, man kann sich ganz offiziell holen, ja. Nee, ganz offiziell, 100% legal, ja. Man emuliert sie einfach, fuck it. Die PSP ist eine tote Konsole, da kann man ruhig darauf emulieren. Ja. Oder die eigentlichen zwei Games in der Collection kriegst du für 36 Euro. Das ist auch völlig in Ordnung. Für beide Teile. Ja, kann man mitarbeiten, ja. Ja. Oder man holt sich halt die PlayStation 2 Teile ab. Sollte man vielleicht wirklich mal nachholen, ja. Weil ich habe nur Positives über die Teile gehört. Über die zwei PSP-Titel habe ich auch eigentlich nur Positives gehört. Ich habe, wie gesagt, wir beide haben sie beide nicht gespielt, aber wir beide finden sie eigentlich. Wir sollten sie eigentlich auch irgendwie. Ja, es ist so eine dieser Dinge, so wenn wir nicht einen der größten Pile of Shames der Weltgeschichte hätten, könnte man das auch mal in Angriff nehmen. Das sind Lügen, Täuschungen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, ich auch nicht. Absolut. Ich weiß gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Dann gab es aber 2010, nachdem es Ghost of Sparta gab, gab es dann God of War 3, das wohl das Spiel, was absolut keine Zeit verliert. eins der hübschesten Wutausbrüche aller Zeiten. Ja, das Spiel verliert keine Zeit, es geht direkt los. Es fängt genau da an, wo Teil 2 aufgehört hat, aber genau da, auf den Rücken von Gaia. Auf den Rücken von Gaia, richtig. Weil da wird dann erstmal hier werden dir Gegner entgegengeschmissen und du kämpfst, während du im Hintergrund siehst, dass Gaia weiter den Olymp hochklettert, kämpfst du da auf ihrem Rücken. Das sieht ja auch so geil aus. Es sieht heute noch so fantastisch aus. Es war ja auch im zweiten Teil so geil, wenn du auf dem Koloss von Rhodos bist. Du siehst im Hintergrund, diese Hintergründe sind nicht nur starre Hintergründe, sondern für ein PS2-Spiel war es insane, was da im Hintergrund noch abgegangen ist. Ja. Und da passiert was, das sah so geil aus. Ja. Und dann kämpfst du am Schluss dann gegen, Poseidon. Oh ja. Da bringst du ja gut wie jeden. Kratos räumt im dritten Teil richtig auf. Ja, das ist Kratos räumt im dritten Teil richtig auf. Ja, ja. Du bringst Poseidon um, indem du ihm seine. Der reitet da. Poseidon ist richtig beeindruckend. Ja, mit dieser Kutsche. Boah, wollten die da mit der Grafikpower angeben. Der reitet, ja, der reitet auf gesehen, Pferden, die aus Wasser sind, die ganze Zeit fließen. Ja. Hast du gesehen, die haben die Power der PS3 damals richtig ausgenutzt, aber es ist halt ein Sony-Produkt gewesen. Da macht Kratos ihn natürlich platt, weil er nun mal Kratos ist. Und dann hast du einen der krassesten Gegner-Tode der Videospielgeschichte, weil er liegt besiegt da und du siehst aus der Perspektive von Poseidon, wie Kratos auf ihn zustapft, seinen Kopf schnappt und die Daumen in die Augen reindrückt. Es ist so brutal. Und es ist aber nicht brutal. Und das war ja nur der Anfang vom Spiel und es war so krass. Und da kommst du an und es geht ja über das Spiel die ganze Zeit so weiter. Dann kämpfst du gegen Hermes, den Götterboten. Und wenn er ihn besiegt reißt er ihm einfach die Flügelsandalen ab. Nee, er hackt ihm die Beine ab. Oder so. Eiskalt. Weil er ihn genervt hat die ganze Zeit. Das war großartig. Ja, dann gegen... Weil er die ganze Zeit ihn gehauen hat und weggerannt ist und dann schnappt er ihn, hackt ihn die Beine ab und dann nimmt er sich einfach die Sandalen und fertig. Ja. Großartig. Ja, dann hier der Gott der Sonne, ich weiß gar nicht, Helios wahrscheinlich, ne, hieß er doch. Helios reißt er den Schädel ab, damit er eine Laterne hat. Lampe. Ja. What the fuck, das war eine der krassesten Szenen, wo du wirklich so mit aller Kraft... Und du siehst so, wie sich Helios wehrt. Absolut nicht. Er bringt Hades um, Hermes. Er tötet Hades. Herkules war krass. Herkules, sein Halbbruder, tötet er auch. Ja? Ich meine, es sind alles seine Halbbrüder, streng genommen. Aber es ist... Das war so hart. Er ist einfach so... Oh. Es ist sogar so krass. Gegen Hera, die ihn natürlich nicht leiden kann. Ja. Aber der Kampf war lame. Das war der einzig lame Kampf im Spiel gegen Hera. Das Krasse ist, du musst in diesem Garten, musstest du sie die ganze Zeit, glaube ich, noch finden. Das war total scheiße. Ja, ja. Aber es gab auch die tolle Vögel-Szene. Die gab's auch. Quicktime-Vögeln. Und die Quicktime-Vögel-Event. Das konntest du in jedem Teil machen. In jedem Teil konntest findest du so ein paar nackte Weiber auf dem Bett. Und ich sag nur Weiber, weil sie halt einfach so als einfach nur dafür da sind. Und dann kannst du... die Kamera so zur Seite. Zur Seite auf eine Vase, die dann im Rhythmus, dann musst du Quicktime machen und... Ja, und bis die Vase umfällt, das ist super. Und dann fällt die Vase und um und die ganze Frau... Ja, und irgendein war das auch, da hast du so gesehen, wie sie auf die... auf so andere Frauen gezoomt haben, dass du die Knöpfe gesagt, oh. Und dann hat er auch Aphrodite ins Koma gevögelt. Natürlich hat er das. Ja. Das, oh weil er ist ja nicht nur der ultimative Kratos. Krieger, er ist auch der ultimative Lover. Natürlich, weil dicke Muskeln auch dickes drittes Bein. Ja, klar. Alles andere kann ja nicht sein. Richtig. Und dann lernt er ja auch ein kleines Mädchen kennen. Das weiß ich doch, gar nicht. Das, keine Ahnung, ich hab leider ihren Namen vergessen, weil ich den dritten Teil zu lange nicht gespielt habe. Aber er lernt halt dann im letzten Spieldrittel lernt er da ein Mädchen kennen, dessen Hilfe er braucht, um zu Zeus zu gelangen. Mhm, genau. Die ein Stück weit auch so ein kleines bisschen an seine Tochter erinnert. Und dann fängt er nämlich an, sie zu beschützen. Und der harte Krieger, der eigentlich so die eigentlich so zweieinhalb Spiele die ganze Zeit nur aus bestand, auf einmal wieder so eine menschliche Seite zeigt. Ein bisschen Menschlichkeit noch entwickelt, ja. Ja, das hat ein bisschen das Menschlichkeit in sich. Ja, ja, es ist, kaum wird an seine Familie erinnert, wird er wieder weich. Und dann findet halt der finale Showdown gegen Zeus statt. Und es ist gar kein einfacher Kampf tatsächlich. Nee, den du auch aus der Ich-Perspektive dann verprügeln darfst. Ja, ja. Und du darfst dann zusehen, wie Kratos dir in die Schnauze haut. Es ist so heftig. Ey. Aber wie er alles zerlegt, das ist der Wahnsinn. Er ist halt einfach durch alle drei Teile einfach nur eine wütende Kampfmaschine. Ja, aber ich meine, wir haben das bisher noch gar nicht so intensiv besprochen, aber eigentlich Hast du auch immer so kleine Rätsel und Geschicklichkeitspassagen in jedem Game? Ja, es ist ja nicht nur Prügelei, es sind ja auch wieder Geschicklichkeitspassagen. Oder im zweiten Teil zum Beispiel, was wir auch nicht besprochen haben, die schlimmste Szene im zweiten Teil ist das Unterwasserlevel, wo du hin und her schwimmen musst die ganze Zeit. Das habe ich verdrängt. das ging mir nämlich tierisch auf den Sack. Und schwimmen ist in jedem Action-Adventure-Scheiße. Ja. Und im dritten Teil, ich weiß gar nicht, was es mir im dritten Teil war, da war auch irgendwas Nerviges. Ja, dass da in dem Garten, wo Hera ist, daran kann ich mich noch erinnern, da musstest du genau. Säulen hin und her schieben und es war einfach nur nervig, weil die Kamera immer im falschen Moment weggesprungen ist, weil du hast bei God of War 1 bis 3 hast du nämlich noch eine starre Kamera gehabt, von schräg oben, so ein bisschen Diablo-mäßig. Richtig. Und nicht ganz top-down, aber von relativ weit weg. Weil du eben gegen viele, viele Gegner auf einmal angetreten bist, die du sonst nicht sehen könntest. Ja. Und die Kamera springt, ist dann immer blöd hin und her gesprungen in diesem blöden Gartenlevel. Daran erinnere ich mich bis heute. Das war ganz, ganz furchtbar. Ja, ich glaube auch, dass ich da relativ verzweifelt bin, weil es schon ziemlich nervig war. Wir müssen übrigens auch ganz kurz über den großartigen damaligen englischen Sprecher von Kratos reden, und Terence C. Carson. Ja, ich hab's tatsächlich, auch wenn er fantastisch war, ich hab's inzwischen auf Englisch gehört, aber ich hab's immer auf Deutsch gespielt, weil ich immer nur die deutsche Version hatte. Die deutsche Version ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr überraschend sehr gut. Ja, gerade die Aufsprecherin, eben Gaia, ja, eine ganz fantastische Stimme. Ja, ich weiß gar nicht, wer hat denn die deutsche Version von ihm gesprochen? Es war, glaube ich, kein großer Sprecher. Es war kein großer. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich werde jetzt mal quasi kurz schnell googeln, ist ja kein Problem. Ja, aber dennoch, die ursprüngliche englische Stimme war Terence C. Carson. Sehr, sehr gut. Unglaublich, sehr, sehr guter Sprecher. Er hat auch in dem letzten Star Wars Lego oder Mars Windu gesprochen. Es war sehr, sehr, sehr geil. Noch ganz kurz die Gegner, die er da getötet hat und dessen Auswirkungen es gab. Poseidon, der Ozean erhebt sich und alles wird überflutet. Hades hat er gekillt, die gefangenen Seelen der Unterwelt werden befreit und neue Waffen. Yay. Helios, die Sonne verdunkelt sich und Stürme ziehen über das Land. Dafür kriegt er einen neuen Gegenstand. Hermes hat er gekillt, dafür kommt eine Art Seuche, Insektenplage mit freigesetzt, die sterbliche Wesen sterben lässt. Dafür kriegt er einen neuen Gegenstand. Herkules hat er gekillt für eine neue Waffe. Ja, bei Herkules waren die. Ey, wir sagen immer, das war der krasseste Kill, aber es ist so. Herkules hatte diese riesigen Boxhandschuhe und dann besiegt er ihn, nimmt ihn die ab und zermatscht ihn komplett seinen Kopf. Ja. Es war so hart. Hephaistos hat er gekillt, keine Auswirkungen dafür, neue Waffe. Hera gab es keinen Bosskampf, da Kratos Hera in der Zwischensequenz getötet hat. Ja, aber du hast ja dieses Verwirrspiel da in dem Garten gehabt, ja. Ja, jedoch trocknen nach Heras Tod sämtliche Pflanzen aus. Ein Riesenskorpion, gab keine Auswirkungen dafür, Boreas Eissturm. Und natürlich dadurch, dass er Zeus getötet hat am Ende, gab es Chaos und Zerstörung. Er hat die Welt verdammt. Er hat die komplette Welt verdammt. Ja, und hat sich dann aber selber aus der Verantwortung gezogen, in den er sich dann umgebracht hat. Ja, indem er sich dann das Schwert selber in die Brust gerammt hat. Weshalb man nicht unbedingt von dem ausgehen konnte, was dann später kam. Aber wir sind natürlich noch nicht ganz fertig. Richtig. Wovor dann der Gute, also er hat sich dann halt, umgebracht, er nimmt sich das Schwert, rammt sich selber rein und bleibt halt dann auf dem Ding liegen und ist tot. Weil Kratos hat das gemacht, was er geschafft hat. Er hat sich endlich gerecht an allem und jedem, der ihm entgegengetreten ist und ist damit sozusagen erledigt. Er hat damit alles geschafft, was er will. Und jetzt hat er endlich seine Ruhe, weil er ist endlich tot. Das ist interessant. Also ich kann gar nichts zum deutschen Synchronsprecher von der PS2-Version finden. Ehrlich? Zumindest nicht auf die Schnelle. Wenn ich jetzt mich ein bisschen weiter reinarbeite, finde ich es bestimmt, aber auf die Schnelle finde ich es. Im Wikipedia-Artikel steht es auf jeden Fall nicht. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall der deutsche Sprecher war völlig in Ordnung. Nicht der beste, also den fand ich jetzt bei dem nächsten Teil deutlich besser. Oh, es war Tobias Brecklingshaus. Ah, hast du es gefunden, sehr gut. Nein, das war die deutsche Stimme aus dem neuen Teil. Ja, der ist fantastisch. Ich meine, nichts kommt gegen Christopher Judge an, das habe ich schon im vorherigen Podcast gesagt. Weil es ist Christopher Judge. Es ist Christopher Judge. Der ist einzig und allein berühmt dafür, in Stargate der Typ mit der tiefen Stimme gewesen zu sein. Und Indeed. Ja, genau. Und oder im Deutschen, das ist korrekt. Und ja, ist wirklich so. Im Deutschen sagt er immer, das ist korrekt. Aber der deutsche Sprecher, ganz, ganz, ganz, ganz fantastisch. Also egal, wer da die Synchronregie gemacht hat und das Casting, beides. Chapeau, Chapeau, Chapeau. Also ich habe selten so eine gute deutsche Synchro in einem Videospiel gehabt. Das stimmt, ja. Die von den neuen Games, die waren ganz gut. Ich finde es jetzt auch nicht vom ersten. Ja, es war aber auch zu einer Zeit, wo deutsche Synchros noch nicht so ein großes Ding waren. Ich meine, gab es schon seit der PS1 natürlich. Aber da ist nie viel Budget reingeflossen zu der Zeit, außer bei Kingdom Hearts. Ja. Oh Gott, ja, die Kingdom Hearts Ding. Aber, man kann ja von Kingdom Hearts was erhalten, was man will, aber die deutsche Synchronarbeit davon, heilige Scheiße. Wenn ich das hier sehe, war die deutsche Stimme von Kratos Tilo Schmitz. Niemals. Das war der nicht. Steht hier? Ja, ja, aber das war der nicht. Ich hab die Stimme im Ohr, das war der nicht. Das ist irgendwie falsch dokumentiert. Ich bin mir da auch sehr unsicher. God of War als Kratos. Ich hab die Stimme doch gehört, das ist der nicht. Und ich kenne Tilo Schmitz Stimme. Oder vielleicht war es doch Tobias Becklinghaus. Es kann sein. Wir wissen es nicht genau. Ja, so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall wissen wir, die deutsche Sprachausgabe sowie die englische Sprachausgabe sind beide absolut großartig, perfekt, super. Also kann man sich sowohl auch auf Deutsch sehr gut anhören, als auch auf Weil das Problem ist, meistens, wenn du danach suchst, findest du eigentlich nur das aktuelle God of War und das ist sehr nervig. Richtig. Übrigens, die Stimme von Kratos' Bruder Demios ist Elijah Wood. So, komplett random. Herkules ist übrigens tatsächlich Kevin Sorbo gewesen. Ja, stimmt. Der damals Herkules gespielt hat. Das ist ziemlich witzig. Ja, das ist ja mein In-Joke, der immer richtig geil ist. Zeus wurde gesprochen von Corey Burton auf Englisch. Warte mal, ich muss jetzt mal reinhören, das macht mich nämlich gerade wahnsinnig. Corey Burton ist unter anderem auch ein sehr, sehr, sehr, sehr Nein, das ist niemals Tilo Schmitz. Nein. Es ist nicht Tilo Schmitz, es ist doch dieser andere. Ja, ich hab gerade nochmal extra auf YouTube reingehört. Hab mir gerade keine Ruhe gelassen. Das ist aber niemals Tilo Schmitz. Es ist nicht Tilo Schmitz, okay, gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, beide Synchronsprecher sind großartig. Ja. Kann man sich wunderbar anhören. Und ja, gut, das Rumgeschreie bei den ersten drei Teilen, das wurde ja nicht deutsch synchronisiert, das war der Originalsprecher. Das war ja alles der englische Sprecher. Richtig. Bevor danach gab es dann 3 Jahre lang nichts mehr, bis urplötzlich God of War Ascensions auftauchte. Aus dem Nichts, ja. Ja, aus dem Nichts. Für sehr viele Leute der unbeliebteste Teil der Reihe. Ich habe ihn nie gespielt, weil ich immer nur gehört habe, dass er nicht. Ich habe es gespielt, tatsächlich. Du hast gespielt, dann erzähle er. Das Problem ist, dass es halt zu einer Zeit kam, wo halt die ganzen God of War Klone halt auch schon da gewesen sind und alles abgegrast haben. Also so. War Dantes Inferno davor oder danach? Ich glaube davor. Auf jeden Fall im ähnlichen Zeitraum. Ob davor, danach ist nicht wichtig, aber in dem ähnlichen Zeitraum kam auf jeden Fall Dantes Inferno. Aber die 27.000 anderen God of War Klone. Dantes Inferno kann 2010, by the way. Auf jeden Fall. God of War Ascension, es hat halt storytechnisch, ich weiß gar nicht, hat glaube ich vor dem dritten Teil gespielt, meine ich. Nee, gar nicht wahr. Es hat, glaube ich, vom ersten sogar noch gespielt. Egal. Ja, das war der Vorgänger davon. Ja, total bescheuert. Auf jeden Fall. Der Story-Aufhänger war schon total bescheuert. Und das Kampfsystem war halt so. Ich weiß nicht, es war safe. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Das war einfach nur safe. Die haben nichts Neues gemacht. Die haben einfach nur nochmal. Die wollten einfach nochmal God of War rausbringen. Und so hat es sich auch angefühlt. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Es ist halt einfach so. die haben nichts besser gemacht, sie haben nichts neu gemacht, die haben einfach nur nochmal gerade, einfach so, hier hast du noch ein Abenteuer mit Kratos. Aber ohne, oh, ja, aber ohne, den, ohne den bisherigen Anspruch auf größer, besser, weiter. Sondern einfach nur, ja, da hier hast du halt nochmal Kratos. Ja, aber es ist so, es soll angeblich sehr, sehr kurios sein, weil irgendwie vermischt es die normale Geschichte von Kratos mit irgendwie aktuellen Sachen, weil urplötzlich hat er da doch schon seine Klinge, obwohl er die gar nicht haben dürfte. Also es sind zwar nicht seine Klinge, aber es sind Ketten. Es soll anscheinend sehr weird sein. Selber gespielt habe ich es nicht, keine Ahnung. Ja, oder wie gesagt, das Kampfsystem über jeden Zweifel erhaben, ja, um Gottes Willen. Es ist immer noch God of War. Aber ja. Es ist halt so, weil Kratos ja später erst die ganzen großen Obermacker umbringt, fehlt es hier so ein bisschen an den großen Boss-Momenten. Und wie gesagt, es hat sich auch sehr zäh gespielt, weil Kratos natürlich irgendwie nicht so stark sein durfte wie vorher, waren die Gegner auch zäher. Ja. Es hat sich halt sehr zäh gespielt und das ist so meine Erinnerung daran, ist halt einfach, dass es so, dass das erste Mal war, dass ich ein God of War Spiel gespielt habe und mich nicht so au gefühlt habe. Das ist so, keine Ahnung, es war jetzt so, ja, es war, wie gesagt, ich habe jetzt schon dreimal gesagt, so, hier bist halt einfach nochmal mit Kratos unterwegs, viel Spaß. Also ich glaube, ihr steht drin bei den Rezensionen, das Spielemagazin 4Players lobt Neuerungen wie ein Amulett, mit dem man die Zeit manipulieren kann, das konnte damals jeder zu dem Zeitpunkt, bezeichnete das Spiel als bewährte Mischung aus Action, Rätsel und Geschicklichkeit. Es vermisst jedoch den Wow-Faktor der vorherigen Teile und man hat den Eindruck, alles schon gesehen zu haben. Ja, das ist ja mehr oder weniger genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ist halt so. Ja, zudem fehlt eine interessante Geschichte. Ja, also Shenzhen, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Ist so ein bisschen wie wenn du so einen großen Comicstrang hast, den noch so einfach noch so ein kleines, so ein kleine drei Seiten, so drei Part-Abenteuer, dass du nochmal drei Hefte hast mit. Und hier war Wolverine noch kurz dort. Und hier ist halt so, ja, und hier hast du noch ein kleines Abenteuer mit Kratos, ohne dass das jetzt in irgendeiner Form wichtig wäre. Und das ist halt doof. Ja, ich mochte Ascension auch nicht besonders. Ja, gibt's, bist du nicht der. Ja, ist kein Hot Take, ich weiß. Absolut. Da gibt es aber, wenn wir ganz kurz durch so eine, ich renne mal ganz kurz durch so eine Liste durch mit God of War Klonen. Mhm. Thor, God of Thunder. Boah, das ist überhaupt nicht wert, als God of War Klon genannt zu werden. Dann gab es ein Conan-Spiel. Das war überraschend gut, wenn man die Uncut-Version gespielt hat. Ah, okay. Dann gab es Castlevania, Lord of Shadows. Das war super. Das war richtig geil. Das hatte so Shadow of the Colossus-Anleihen. Das war richtig geil. Ja, aber war tatsächlich sehr, sehr God of War-like. Ja, das Kampfsystem an sich, ja, aber die Bosse waren so mehr Shadow of the Colossus, du musst wieder auf ihn rumklettern und so. Aber das Kampfsystem, bevor du gegen die Bosse, das war ganz klar God of War. Ja, klar. Absolut. Heavenly Sword, das war ein furchtbares Game. Besser, es wollte halt einfach nur, auch nur ein God of War sein, ja. Ja. X-Men Wolverine. Das war richtig nice. Es ist ein unterschätztes Game. Viele sagen, es ist kacke. Ich fand es witzig. Nein, es ist von diesen ganzen möchte gern God of War, ich bin einfach nur blutig, weil ich blutig bin, spielen, ist das auf jeden Fall eins der besseren. Das stimmt allerdings, ja, sage ich auch. Darksiders, ja, sehe ich. Ist für mich weniger ein God of War-Klon, ist für mich eigentlich mehr ein Zelda-Klon, aber. Es ist ein erwachsenes Zelda-Klon. Ja, eigentlich schon. Das würde ich weniger auf der God of War, mehr auf der Zelda-Seite sehen. Aber kann ich sehen, weil es Dark Fantasy ist. Ganz kurz, Darksiders 1 bester Teil, zweiter Teil furchtbar, dritter Teil absolute Scheiße. Dantes Inferno, das ist ein eindeutiger Klon. Ja, das versucht es ja nicht mal zu verstecken. Nee, wenn du nicht genau, wenn du nicht genau hinsiehst, würdest du es ja sogar für God of War halten. Ja, Azura's Wrath, hätte ich nicht sagen. Nee, das ist. Gut, du prügelst halt Götter kaputt, ja. Aber das ist ja so. Das ist ja hier Ninja Blade, da der Klon davon. Also. Ja, das ist ein reines Quicktime-Event Inferno. Aber Azura sagt, es ist witzig, vor allem, was ist denn Azura's Wrath ist von der Inszenierung her mega, mega, mega geil, aber das ist ja kein Kampfsystem, das ist ja einfach nur, ich drücke so lange Quicktime-Events durch, bis ich gewonnen habe. Ja. Metal Gear Rising Revengeance sehe ich, kann ich gut sehen, ja. Aber ist auch sein eigenes Ding, würde ich sagen. Ist halt ein Hack and Slay, weniger ein God of War Klon, aber es ist ein nices Game. Aber ein schweres Game. Und Bayonetta. Und Bayonetta ist inspiriert vom ist mehr inspiriert, weniger ein Klon, aber ganz klar davon inspiriert, ja. Richtig. So, und dann gab es viele Jahre lang nichts mehr. Ja, weil Kratos ja eigentlich kanonisch tot war. Kratos war ja, nee, nicht kanonisch tot, er ist ja dann, man sieht ja nach dem Abspann einfach nur ein bisschen Blut auf dem Boden und sich selber Kratos mit dem göttlichen Schwert hinrichten, tötet einen ja nicht. Nö, das bringt dann, geht man nur schlafen. Ja, und dann wacht man plötzlich in Skandinavien wieder auf. Und urplötzlich 2017 wurde ein Spiel angekündigt, was 2018 dann erschien, mit einem sehr krassen Trailer, wo keiner von uns gerechnet hat. Unglaublich, der I'm Hungry Trailer. Ja, es leckt mich am Arsch. Das ist so geil, du siehst einfach nur einen jungen Boy, ja? Ja. Der, Du siehst nur einen kleinen Jungen, der durch die Gegend rennt und sagt, hey Vater, Vater, mach ich das. Und dann ist es... Kannst du uns was jagen? Ja, kann ich schon. Ja. Dann los. Und dann tritt diese Gestalt ins Licht. Aus dem Schatten. Ich hab Hunger. What the fuck? Und dann ist es einfach Kratos, aber mit einem mächtigen Bart. Und noch größer Bartos. Gefühlt und noch breiter. Dann ist es Bartos. Ja, genau. Aber wirklich, der war ja gefühlt noch mal einen halben Meter größer und noch mal irgendwie noch breiter. Richtig, und dann erschien nämlich 2018 God of War, das einfach nur God of War heißt, weil es die Serie rebootet hat, neu gestartet. Ich möchte aber trotzdem mal einwerfen, dass man es trotzdem God of War 4 hätte nennen können, was ja trotzdem irgendwo die Story fortführt, weil es ignoriert ja Teil 1 bis 3 nicht. Es rebootet ja eigentlich nur das Kampfsystem. Ja, absolut. Aber die Story nicht. Es ist so ein kleiner, so ein bisschen Reboot, aber auch gleichzeitig eine Fortsetzung. Es ignoriert die ersten, wie du gesagt hast, die ersten Teile nicht. Kratos hat sich so ein bisschen halt nach Skandinavien verdrückt, weil er in Griechenland ja schon alles umgebracht hat. Naja, er hatte in Griechenland alles umgebracht. Er hat einfach nichts als Asche da hinterlassen. Ja, gehen wir halt in die Welt von Midgar. Let's go! Let's go! Dort, ganz grob zusammengefasst, lernt er die Frau Faye kennen. Eine Riesin lernt er kennen. Und Olle Kratos steht nun mal auf große Frauen, was soll man machen? Und zeugt mit ihr ein Kind. Namens Atreus. Namens, dass er dann Atreus nennt. Also und, eigentlich nennt ihn das ganze Spiel über nur Boy. Oder Boy. Junge im Deutschen. Junge. Super. Hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass der Name von Atreus einfach nicht feststand bei den Voice-Aufnahmen und er ihn deshalb die ganze Zeit nur Junge nennt. Nice. Eines der besten Action-Adventures, die ich hier gespielt habe. Von der reinen Inszenierung da kann man einfach nicht meckern. Es ist so. Oh, es geht immer weiter und immer weiter. Du hast eigentlich keine großen Atempausen da drin. Und die Atempausen sind ja nur die kleinen Rätselchen und die. Nennen wir es mal Semi-Open-World, weil so ein richtiger Open-World ist es auch nicht, der See der Neuen. Richtig. Es erinnerte mehr so ein bisschen an so ein, wie heißen diese Games? An so ein Castlevania, wie heißt Metroidvania. Das? Metroidvania, ja. Ja, genau, es erinnert so ein bisschen wie ein 3D-Metroidvania, weil du kannst an verschiedene Orte wieder zurück, wenn du verschiedene Sachen neu eingesammelt hast, zum Beispiel, deine Waffe abgegradet wurde oder irgendein Item eingesammelt hast. Ja, allen voran, wenn du halt die zweiten Waffen bekommen hast. Auf jeden Fall richtig. Ist es ja so, der Aufhänger von der Story ist ja der, dass Kratos' Frau gerade gestorben ist und ihr letzter Wunsch war es, dass ihre Asche auf den höchsten Punkt der Welten verstreut wird. Richtig. Deshalb macht sich die zwei auf den Weg zum, ich glaube, Gral der Welt oder wie auch immer der Berg heißt. Und das ist halt eigentlich nur die Geschichte. Die beiden wollen eigentlich nur die Asche verstreuen gehen. Aber dann klopft es plötzlich an der Tür. Eine der geilsten Szenen überhaupt in dem gottverdammten Game, weil urplötzlich steht nämlich. Wer war es? Baldur? Baldur steht nämlich urplötzlich vor deiner Tür. Und du denkst dir, was ist das für ein Schwächling? Ach komm, Kratos haut dich schon. Und in dem Moment gibt Baldur dem ollen Kratos einen Kinnhaken und Kratos fliegt ungefähr 200 Meter durch die Luft. Ja, es ist halt so, der macht die Tür auf und von Anfang an reizt er Kratos. Ja, komplett. Das ist so, du weißt, warum ich hier bin. Nein, weiß ich nicht, verschwinde. Du weißt genau, warum ich hier bin. Verschwinde. Dann schlägt Kratos ihn. Okay, okay, jetzt bin ich dran. Und dann kommt das, was Stefan gesagt hat. Er schlägt ihn einfach über das Dach weg. Und denkst so, what the fuck, was jetzt passiert? Was zum Geier? Und da kommt einer der am geilsten inszenierten Bosskämpfe, die ich je gesehen habe. Die Inszenierung dieses kompletten Spiels ist gegenseitig der absolute Wahnsinn. Die reißen beide Bäume aus, verprügeln sich mit Bäumen, schmeißen sich durch die Gegend. Es ist einfach so heilige Scheiße. Prügeln sich durch Berge durch oder so weiter. Durch und das endet dann halt einfach damit, dass Kratos Baldur halt das Genick bricht und halt eine Klippe runterschmeißt. Aber vorher schreit er noch, ich spüre gar nichts. Ja, das ist, wenn man halt die nordische Mythologie nicht kennt, versteht man nicht, was er meint. Wenn man Baldur ein bisschen kennt, weiß man schon, was er meint. Auf jeden Fall. Ja, weil Baldur ist nämlich verflucht. Er ist verflucht zum ewigen Leben. Aber er kann nicht sterben, kann nicht sterben und spürt nichts. Aber hat auch keine Gefühle, nichts. Er lebt einfach nur noch. Ja, und richtig. Kratos denkt aber erstmal, hat den Blödmann besiegt. Denkt sich erstmal nichts weiter dabei und zieht einfach mit Junge los. Und dann nimmt halt das alles seinen Lauf, dann treffen sie, ich glaube als nächstes treffen sie dann, wie heißt sie? Faye? Nee, nicht Faye, wie heißt sie? Nee, als allererstes treffen sie Brock und Sindri. Ah ja, genau, die Brock und Sindri, ich liebe die beiden, die Zwerge, die, absolut, die Axt geschmiedet haben, die Kratos auf dem Rücken trägt, der hat nämlich seine Chaosklingen nicht mehr. Die gehörte vorher seiner Frau. Die gehört dann nämlich seiner Frau, die genau, Axt. Genau, die trägt er jetzt bei sich als Waffe, genau. Richtig. Und die beiden sind halt Brüder und sind halt am Anfang noch verfeindet, später sind sie dann wieder zerstritten, zusammen. Zerstritten, verfeindet ist, glaube ich, ein zu hohes Wort. Also, ja, zerstrittene Brüder und die tun im Prinzip deine die sind eigentlich nur Sachen, dafür da, dass mal kannst. Der eine, mal der andere da, damit du deine Waffen upgraden und Rüstungen upgraden kannst. Richtig. In den Dinta hast du nämlich auch Loot, den du sammeln kannst. Rüstung, ja, aber nicht so übertrieben. Mich hat's nie gestört. Nicht so übertrieben, nee. Hauptsächlich Rüstungen sind's. Ja. Oder Gegenstände wie Amulette oder ja, sowas. Richtig. Und ansonsten wird halt deine Axt aufgebessert, was halt sehr, sehr cool ist. Mhm. Vor allem, die sieht doch immer anders aus, weil sie hauen einfach nur einmal raus, so bong. Komplett anders zu sein. Die schlagen einfach einmal mit dem magischen Hammer drauf und da sind da Runen und alles drin. Ja, so, die haben's drauf. Voll geil. Und es ist keine Begleitquest, weil der gute junge Atreus ist ja auch bei dir unterwegs. Er kann auch kämpfen, er ist unsterblich. Ja, aber er kann weder entführt werden noch sonst irgendwas, er ist einfach nur dabei. Streng genommen ist er einfach nur noch ein Element im Kampf, weil du ihm halt auf Viereck mit seinen verschiedenen Pfeilen schießen lassen kannst. So wie Ellie aus The Last of Us zum Beispiel. Er ist halt einfach nur dabei und du kannst ihm noch ein bisschen Befehle geben, dass er so Sachen abschießt. Ja, mit der Zeit lernt Atreus halt immer mehr die Welt kennen. Richtig. Und auch seinen Vater, der anscheinend die ganze Zeit Zigarettenholen war, weil der ihn ja die ganze Zeit behandelt, als hätte er seinen Sohn vorher nie gesehen. Ja, und so muss Kratos lernen, Vater zu sein, wieder. Ja. Er muss wieder lernen, Vater zu sein. Du musst halt auf ihn aufpassen. Hier zum Beispiel, wenn Atreus halt seinen ersten Gegner umgebracht hat, dass er der Kleine erstmal natürlich völlig verstört ist, weil er gerade ein Menschenleben genommen hat, weil einer der ersten Gegner, die er bekämpft, sind, ich glaube, Kannibalen, weil halt aus irgendeinem Grund nichts anderes zu essen da zu sein scheint. Und auf jeden Fall töten die dann die Menschen und Atreus eben auch einen davon. Und da muss Kratos erstmal seinen Jungen da aufpäppeln. Und er muss aber trotzdem Atreus die ganze Zeit davon abhalten. Der ist nämlich total interessiert an der Geschichte. Und der kann auch lesen. Er hat auch von Faye beigebracht, wie man liest. Und muss Kratos dann die ganze Zeit vorlesen, was er nicht Junge, kann. Lies vor. Junge, was steht da? Boy, what does it say? Ja, ja, ich liebe genau. Es. Christopher Judge ist so eine gute Wahl gewesen dafür. Einfach nur. Ja, der hat doch das Mocap gemacht, aber weil der Typ ja auch einfach ein Bär von einem Mann ist. Ja. Naja, aber auch die deutsche Stimme ist natürlich fantastisch. Ja, es ist unglaublich. Das ist, wie gesagt, oh Gott, die Betonungen und alles, der kann das so gut. Ja, aber Englisch ist halt so, what does it say? Jesus, da kriegst du Gänsehaut. Ja, ja, der hat so viel Bass in seiner Stimme, das ist nicht mehr witzig. So gut. Und diese Odyssee, diese erleben wieder eine Odyssee, treffen dort unter anderem auf Thors Söhne Magni und Modi. Die ihn halt aus irgendeinem Grund versuchen aufzuhalten. Also sie wollen verhindern, dass der olle Kratos sein Ziel erreicht. Ja, was halt auch unter anderem Und deshalb eigentlich witzig ist, die wissen, wer er ist. Jeder von denen weiß, warum auch immer, wahrscheinlich weil Götter das wissen. Auf jeden Fall, die wissen, wer er ist. Sie wissen, dass er der Geist von Sparta ist. Die ja, ich wissen, glaube, wenn dass er das, irgendjemand dass er mehr oder weniger das komplette Götterpantheon Griechenlands auf dem Gewissen hat und haben trotzdem absolut keinen Respekt vor ihm. Und ich mir so Nope. denke, du kannst ja trotzdem glauben, dass du ihn besiegen kannst. Ist ja völlig egal, ob du es jetzt kannst oder nicht. Aber dass sie keinen Respekt davor haben. Er hat den Göttervater eines anderen Landes getötet. Da sollte man doch zumindest leichten Respekt haben. Aber nein, da hast du ja diesen Doppelkampf gegen eben Modi und wie ist der andere? Modi und Ja, Magi. genau. Und ein von beiden besiegt Kratos dann durch pure Willenskraft. Weil der schlägt halt einfach irgendwann durch den Schild durch und macht halt Matschepampe aus dem. Ja, und nimmt sich den Schild jetzt Und mal. dann läuft er auf den anderen halt ganz langsam zu, als die Gestalt, die ja nun mal einfach ist. Und der andere kriegt Weil Schiss, der aber guckt ihn an wie? und Kratos geht halt. Ich liebe es, Kratos ist ja. Der Typ ist ja riesengroß. Ja. So zwei Was Meter halt lustig zehn ist, weil bestimmt locker. Skandinavier ja normalerweise auch ziemlich groß sind. Aber Eigentlich schon, ist ja aber egal. Kratos Und ist auf jeden halt Fall nur der kommt dann mal. dieser riese Kratos-Schaft dann ganz langsam, so voll anime-mäßig eigentlich. Voll langsam auf ihn zu. Und so, du hast meinen Bruder, aber das kann nicht sein. Mein Vater. Wie er sich voll in die Hose macht. Ja, und haut halt ab. Und dann kommt eine der furchtbarsten Szenen im kompletten Game, wo der olle Atreus nämlich feststellt, dass die beiden Götter sind. Ja, wo er dann erfährt, dass Er durch auch. Kratos halt auch Götterblut fließt und deshalb durch seinen Körper auch. Richtig. Und er hat Und selber, dann wird der der hat dann kleine. sofort voll den Götterkomplex bekommt. Ja, und das ist eine der schlimmsten Szenen im kompletten Game, finde ich, wo er so komplett Ich finde es durchdreht. halt einfach nur ein bisschen, ich finde, das hätte noch ein bisschen länger gehen müssen, weil Kratos ihn eigentlich streng genommen eigentlich nur einen Klaps auf den Hinterkopf gibt und sagt, jetzt benimm dich mal wieder und es ist wieder weg. Also dafür, Ja. dass das Spiel eigentlich so gut geschrieben ist, hätte das noch ein Ist bisschen das der anders, schwächste ja, hätte Part? das ein bisschen besser aufgelöst werden müssen. Ich meine, ich glaube, Atreus ist da 12, 13 oder sowas. Irgendwie sowas, Und ja. dass er dann, oh, ich bin ein Gott, wie gesagt, das kann ich irgendwo noch verstehen. Ja? Wir sind Götter, wir tun, was immer wir wollen. Ja? Aber dass Kratos streng genommen nur einmal sagt, ey, Alter, jetzt reiß dich mal zusammen, sonst haben wir aber Stress miteinander. Und er sagt, ja Ja. gut, dann bin ich wieder der brave Junge. Dupdi-dupdi-du. Ja, willst du von Kratos eine Backpfeife kriegen? Ich nicht. Das Problem ist, dass es streng genommen ja nur deshalb so ist, weil du ja danach wieder in die Open World zurückkehrst und Atreus dann ja natürlich wieder der neugierige Junge in den Nebenquests sein muss. Ja, Und es nur der deshalb so die ist. Geschichten gern hört. Und sonst kannst du das auf den See der Neu nicht so durchziehen, wie du es machst. Das ist der einzige Grund. Ja, es ist ein bisschen blöd gelöst. Es ist eine okaye Szene. Ich fände es furchtbar. Ich Ich finde meine, es immer noch cringy as fuck. das Ganze geht, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde, wenn man nur von der Ingame-Zeit ausgeht. Aber in der Zeit ist der Kleine halt völlig unerträglich. Absolut, ja. Aber danach geht's wieder. Dafür, was das Spiel wettmacht, ist erstens das Kampfsystem, weil das ist komplett verändert worden, was Ja, wir noch nicht besprochen die haben, weil Kamera es ist ist jetzt mehr. direkt hinter Kratos. Also Richtig. es ist halt komplett fromsoftisiert. Ja. Das Ganze, Ja. ja, warum die Angriffsknöpfe sind die gleichen. Das Parieren funktioniert fast gleich. Ich meine, sie haben was Eigenes draus gemacht, aber es ist ganz klar an Dark Souls mit angelehnt. Ja, Es das fühlt sich schon. nie Aber es ist nicht, danach komplett an, Dark aber Souls man merkt, angelehnt. dass sie sich da schon was abgeguckt haben. Ja. Vor allem, es ist Es nicht so ist. schwer, es ist nie so schwer wie Dark Souls, wenn du es dich gerade auf den höchsten Schwierigkeitsgrad stellst. Nee, absolut nicht. Ist auf Es normal ganz ist. bequem schaffbar. Ja, es ist anspruchsvoll. Auch auf leicht finde ich es ehrlich gesagt sehr anspruchsvoll. Vor allem manche Kämpfe gegen die Valkyren zum Beispiel. Ja, die Kommt Valkyren später. sind Arschlöcher, aber da reden wir später drüber. Aber ansonsten von der Inszenierung her, das Kämpfen ist fantastisch. Du kannst Leute mit deinen bloßen Händen auseinanderreißen, wenn sie in verschiedenen Stadien sind. Du kannst die Axt kannst du in deinen Gegner reinwerfen und solange du die Axt nicht zu dir, du kannst die Axt wie Tor zu dir zurück in die Hand rufen. Und solange die Axt halt da ist, hast du halt freie Hände und dann kannst du genau das machen, was Stefan gerade sagt. Du kannst sie einfach ermöbeln. Ja, du kannst Sachen einsammeln, die irgendwann dein Wutding so dermaßen raufpumpen, dass du es dann auch freischalten kannst im Laufe der Story. Ja, da kann er wieder seine alte spartanische Rage so dermaßen in Rage hört, dass du halt wirklich alles alles wegprügelst, was dir entgegenkommt. Aber voll geil. Es ist so gut inszeniert. Es ist so geil vom Kampfsystem her. Die Story ist sehr, sehr interessant, finde ich persönlich. Ja, es ist halt schön, dass du siehst, dass Kratos seinen Zorn mehr oder weniger hinter sich lassen möchte. Er hat ihn ziemlich gut unter Kontrolle. Er ist jetzt dadurch, dass er halt älter geworden ist, man weiß ja nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist, glaube ich. Auf jeden Fall ist er ruhiger geworden. Gut, 13, 14, 20 Jahre. So. Weiser geworden, anscheinend. Ja, sehr in sich gekehrt inzwischen. Und diese Rage ist halt als Spielmechanik, ist es auch in der Story halt logisch, dass Kratos, weil er jetzt älter geworden ist, gelernt hat, seinen Zorn halt gezielt auf seine Gegner zu richten. Ja, das mit dem Zorn zum Beispiel kommt durch, als irgendwie Atreus wird irgendwie weggezogen oder irgendwie sowas. Ja, und dann kannst du halt den Zorn aktivieren. Richtig wütend. Und dann schlägt halt alles zu Brei, es geht halt darum, dass er halt gelernt hat, seinen Zorn in die richtige Richtung zu lenken. Ja, und man reist dann später auch durch verschiedene Welten, löst wieder Rätsel, man hat nicht so viele Hüpf- und Springpassagen wie jetzt zum Beispiel, hast du halt mehr so Schalterrätsel. Er kann nur so ein bisschen nach vorne springen und so, aber es ist viel mehr, dass du die Axt halt über Schalter in richtige Richtungen wirfst. Richtig. Oder du hast so Kisten mit so Runen, wo du die Runen schnell abwerfen musst. Oder mit deiner Axt, du ziehst halt eine Kette und dann deine Axt hat auch eine Eisfähigkeit und dann musst du die Eisfähigkeit aufladen und die frierende Axt halt auf die Kette werfen, da auf das Gelenk vom Zug, damit die halt einfriert, damit die richtig, damit halt das nicht mehr runterrattern kann, das Tor zum Beispiel oder so. Ist halt mega nice, halbwegs kreativ innerhalb seiner Möglichkeiten. Aber nichts geistig hochtrabendes, da sind jetzt keine krassen Kopfnüsse dabei. Nö, aber dennoch, die Inszenierung von diesem Game ist der absolute Wahnsinn. Du kämpfst gegen eine, da kämpfst du glaube ich nicht gegen, du kämpfst gegen den Drachen. Wie der Kampf gegen den Drachen alleine gemacht ist, oh. Jesus, du kämpfst gegen diesen untoten Riesen, was einer der geilsten Kämpfe überhaupt ist, die ich je gesehen habe in einem Videospiel. Holy fuck. Es ist cineastisch, absolutes Meisterwerk. Ja, vor allem, es ist ja ohne Ladezeiten One-Take. Da gibt es keine Ladezeiten. Ja. Es ist halt einfach, es wird die ganze Zeit ohne Schnitt gearbeitet. Die werden ein bisschen kaschiert, die Ladezeiten. Aber ganz klassisch halt dadurch, wie halt in vielen Spielen inzwischen, dass du halt einfach irgendwie dich unter irgendwas durchducken musst. Ja, oder irgendwo durchläufst. Ja, oder langsam eine Tür aufmachst oder sowas. Ja, ja. Ja, aber also an sich, es ist ein One-Take, es gibt halt keinen Schnitt. Die Kamera geht, wenn es halt cineastischer war, einfach nur dreht sich die Kamera hinter Kratos und es geht halt nahtlos weiter. Ja. Und in dieser Reise trifft man dann später auf Freya. Freya ist die Mutter von Baldur, das erfährst du dann erst später. Ja, es ist die Frau von Odin. Ja. Ja, die Frau von Odin, das erfährst du dann erst später. Und verletzt dich aus Versehen. Also wenn man sich mit der Story auskennt, weißt du, Baldur kann nur getötet werden durch einen Mistel. Weil das ist die einzige. Und wie es der reine Zufall will, hat Sindri halt zufällig Pfeile dafür für ihn dabei. Richtig, die Feuer ihm abnimmt und sagt, die musst du sofort verbrennen. Aber vorher ist natürlich der Köcher von Atreus gerissen, wovon sein Vater ihn wieder festmacht mit einer Fallspitze. Ja, purer Zufall. Ja, zwinker, zwinker. Purer Zufall. Und damit stellt sich halt heraus, dass man den ollen Baldur verletzen kann. Und dann hast du dann später diesen unglaublichen Finalfight gegen ihn über mehrere Phasen auf den Rücken von Drachen und durch mehrere Realms auch. Ja. Jagst du ihn. Das ist so gut. und am Ende bevor da kriegst du noch den Sprech, den Kopf noch mit dazu. Richtig, ja. Der ist ein bisschen nervtötend, der Kleine. Der Mir. Ja, aber nicht zu nervig, finde ich. Er ist schon anstrengend, aber er geht noch. Ja. Und dann gegen Ende prügelst du halt den ollen Baldur tot, brichst ihm das Genick, bevor er Freya tötet, weil er will seine und Mutter umbringen. Und Freya schwört ewige Rache. Ja, weil Freya, also ihr Sohn wurde halt getötet und das hat, sie hat ihn halt wiederbelebt. Ja, und das hat sie ihm halt nie gesagt und der olle Baldur hat seine Existenz gehasst. Das Einzige, was er wollte fühlen. Er war so glücklich, als Kratos ihn getötet hat und er dann auf einmal ein letztes Mal was gefühlt hat. Ja. Vor allem, wo er dann seine Unsterblichkeit verloren hat. Du siehst halt, ich spüre die... Es ist kalt. Ich spüre die Kälte. Ja, weil er durch die Mistel wieder was gefühlt hat, ja. Ja. Und das resultiert dann in der letzten Phase des Kampfes, wo die beiden sich einfach nur so einen richtig dreckigen Faustkampf einfach liefern. Ja, und die prügeln sich halt alle so tot, so bam, bam, bam. Es ist so gut. Ja, und am Ende stellt sich heraus, dass nachdem sie auch den richtigen großen Berg gestiegen sind, vorher haben sie ja auch den anderen Berg Mimir entdeckt. Und Mimir hat ihnen gesagt, und, ja, der Berg im Midgar ist nicht der höchste Berg, der steht in Jötunheim, der Heimat der Riesen. Richtig, und da müsst ihr hin. Und da landen sie dann nach ewigen Kämpfen endlich, wo sie dann eine Prophezeiung sehen, wo jede Station ihre Reise zu sehen ist. Ja, und man merkt, dass eine alte Prophezeiung der Riesen, sieht man dann die exakte Reise der beiden. Und Punkt für Punkt ist es alles so passiert, wie es da gezeigt wurde. Ja. Punkt für Punkt und es stellt sich heraus, dass Atreus eigentlich Loki hätte heißen sollen. Ja, du hast gerade den Punkt übersprungen, wo in der Prophezeiung noch gesagt wird, dass Kratos stirbt. Ja, Kratos stirbt irgendwann. Ja, der Junge ist schon vorgegangen und Kratos schaut halt das Ende der Prophezeiung an, wo halt ein Vorhang hochgeweht wird und da sieht man, dass Kratos halt stirbt. Ja. Und dann weht er wieder runter, damit du danach dir das nicht nochmal anschauen kannst und Atreus es nicht sieht. Und da verstreuen sie die Asche und da kommt halt genau das, was Stefan gerade sagt. Das ist so, da stand zwar mein Name, aber da stand ein anderer Name. Nämlich, Riesen nennen mich Loki. Und dann sagt Kratos, Loki, das war der Name, den deine Mutter dir geben wollte. Ja, da war er dagegen. Ja, und da kommt ja diese schöne Geschichte, wo der Abspann dann eingeleitet wird, wo Kratos ihm die Geschichte von Atreus, den Spartaner, erzählt. Ja. Eine echt schöne Geschichte. Das Schöne ist ja auch, dieses Spiel endet nicht an diesem Berg, sondern du läufst den kompletten Weg nach Hause zurück. Ja, und in der Zeit erzählt er halt die Geschichte und das ist halt so schön. Cool. Und dann erzählt Kratos die komplette Geschichte von Atreus, dem Spartaner und den Ruhmreichen und wie er ihn auf seinem Schild nach Hause getragen hat und bla bla bla. Und sie so, wow, du hast so eine tolle Geschichte erzählt. Und Mimi hat sie nicht mitbekommen. Ja. Weil sie als nach Jötunheim gegangen sind, haben sie Mimi halt im Bifrost gelassen, in der Kommandozentrale davon. Ja. Und genau, dann gehen sie nach Hause und dann klopft es plötzlich wieder an der Tür. Nachdem die beiden erstmal ordentlich ausgepennt haben, weil nach dem Abenteuer kannst du nur pennen, hatte in der Atreus einen Traum, dass am Ende des Winters Tor die Hütte aufsuchen wird und die beiden dann halt aufstehen. Ganz kurz, wir haben den 2018er schon sehr, sehr gelobt. Ich finde den einen der besten Games, die ich hier gespielt habe. Es ist ein großartiges. Wir haben noch einen Magic-Moment gerade komplett ausgelassen. Welche? Es gibt halt den Moment, wo er halt eben natürlich in die Unterwelt muss, weil kein God of War ohne dass Kratos in die Unterwelt muss. Und da ist es aber scheiße kalt. Also braucht er da Hitze. Und wie kriegt er die Hitze? Mit seinen alten Waffen. Dann paddelst du von Freyas Zuhause zurück in sein Haus, was irgendwie nur 5 Meter den Fluss runter ist. Und irgendwie gefühlt. Ja. Und da geht er in sein Haus, macht halt irgendwie so eine geheime Klappe auf. Und dann holt er da auf einmal dann die alten Chaosklingen raus. was für eine geile Hintergrund. Ich so, oh. Ja, ja, und dann schnallt er sich wieder um und du eskalierst gegen diese Frost-Zombies, die Draugr, ja? Gegen die rastest du dann einmal komplett aus. Die waren vorher sehr schwer zu bekämpfen mit deiner Eisaxt, die waren sehr anstrengend. Und dann hast du halt, die haben aus irgendeinem Grund jetzt ein Flammenattribut, hatten sie vorher, glaube ich, nicht, aber ist ja auch wurscht. Und dann rastest du mit den Klingen völlig aus. Und halt, es ist so, als alten God of War-Fan ist es sowieso ein Nerdgasmus, ja. Und auch so, es ist einfach nur ein Magic Moment, es ist einfach nur geil. Weil das muss ich immer noch erzählen, weil das dürfen wir nicht auslassen, den geilen Moment. Oh ja, es war so ein geiler Moment. Vor allem auf diesem Weg dahin sieht er halt eine Vision von Athene, die ihm halt erzählt, dass er nicht von seiner Vergangenheit weglaufen kann. Ja, du bist und bleibst ein Monster. Und dann sagt er dann am Schluss zu ihr, ich mag für immer ein Monster sein, aber ich bin nicht mehr dein Monster. Richtig, und dann ist sie im Prinzip verschwunden. Ja. Und dann dann nimmt er auch endlich diese Bandagen um seinen Händen, damit man das nicht sieht. Und dann nimmt er die ab und siehst ja diese Abdrücke von diesen Ketten. Und wie er sich sie halt wieder festschneidet, so richtig. Ja. Und dann legt er wieder los. Es ist so gut. Hier steht übrigens, die deutsche Stimme von Kratos stammt auch wie in God of War Ascensions von Tobias Brecklinghaus. Ah, hat den Ascension auch schon gesprochen, okay. Richtig, und Atreus wurde gesprochen von Leo Amick. Den kleinen Atreus, das heißt, da mochte ich die Stimme noch. Ist das nicht dieselbe Stimme gewesen vom anderen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, großartiges Game, fantastisches Spiel, wurde zum Spiel des Jahres 2018 verkürzt. Eines der besten Sony-Exclusives aller Zeiten. Ja, Kam ja auch für PC irgendwann raus. Ich finde das Spiel absolut super. Es gibt auch viele Leute, die es nicht mögen. Geschmäcker sind verschieden. Ja gut, wenn man ein absoluter Superfan von den alten God of Wars ist, dann kann man diesen Stilbruch durchaus ankreiden. Das kann ich verstehen. Ja, es gibt die Vorgeschichte zu den Ereignissen des Spiels. Wurde am 31. Januar 2018 in Form eines kostenfreien Text-Adventures für den Facebook Messenger veröffentlicht. Fuck me, Jesus Christ. Der Spieler steuert Atreus nur durch Texteingaben und muss sich Entscheidungen stellen, deren Auswirkungen auch den Tod des Protagonisten nachziehen. Ich wusste gar nicht, dass der Textparser noch existiert. In diesem Fall muss das Spiel von vorne beginnen. Ich habe keine Ahnung, ob es den Facebook Messenger gibt. Das erste Mal tatsächlich von gehört. Ich auch. God of War, Call of the Wild. Call from the Wilds. Ja, werde ich mir vielleicht mal nachher eine Zusammenfassung auf YouTube anschauen. Ja, weil, what the fuck? Text-Adventure für den Facebook-Messenger. Leckt mich am Arsch. Das braucht doch kein Mensch. Dann wurde im Jahre 2020 die Fortsetzung angekündigt. Der bisher letzte Teil der Reihe. Und zwar God of War Ragnarök, das dann am 9. November 2022 was inszenatorisch nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Richtig. Ich aber nicht so gut finde wie den vorherigen Teil. Ich finde die Inszenierung im zweiten Teil sehr viel besser. Ich mag das Kampfsystem lieber. Mhm. Ich mag, dass du zwischendurch Atreus steuerst. Also das war cool. Außer halt der Part da in dem, wo er mit seiner zukünftigen Frau da unterwegs ist, Angreboda. Das war nicht gut. Wo du dann auf den Tieren reitest und alles ist langsam und nimmt halt so komplett die Geschwindigkeit aus dem Spiel raus. Aber ansonsten finde ich es rein erzählerisch richtig fantastisch, weil halt einfach, weil er halt weiß, dass er Loki ist, hat er halt dann große Identitätsprobleme. Will versuchen, seinen Platz in der Welt zu finden. Dann findet er auch noch die alte Prophezeiung und weiß, dass sein Vater stirbt und will halt alleine was dagegen tun, ohne da mit Kratos drüber zu sprechen. Er ist ein sehr nerviger Teenager. Ja, aber es ist verständlich, dass ein Teenager versucht, seinen Platz in der Welt zu finden. Also es ist schon okay. Und dass er auch nicht mehr, dass er auch der Meinung ist, das alleine regeln zu können ohne seinen Vater, verstehe ich auch. Weil Teenager nun mal dumm sind. Weißt du, da kann ich dem diese Dummheit auch völlig verzeihen, weil Teenager halt denken, die haben die Welt schon raus. Ja, das ist halt tatsächlich so. Also es ist 1:1 ist es so. Er ist ein absoluter Teenager zu dem Zeitpunkt und er will halt alles alleine lösen. Er versucht halt die ganze Zeit Kratos zu widersprechen, was Kratos natürlich nicht gefällt. Ja. Muss er sich mit dem Teenager Kratos muss halt in der Geschichte lernen, seinen Sohn langsam ein wenig loszulassen. Ja, weil sein Sohn langsam eigene Entscheidungen trifft. Ja, genau. Und er nicht mehr für ihn und dass er ihm den Rücken, was du sehr deutlich siehst, dass er ihm halt den Rücken stärken kann, ohne halt ihn zu kontrollieren. Eine der besten Szenen, was du tatsächlich siehst, ist, wo Kratos hat seinen Sohn immer hochgehoben, damit er irgendwo raufklettern kann. Mhm. Und er dreht sich zu ihm um und währenddessen siehst du, wie halt Atreus nach oben jumpt und oben ist. Und du guckst halt, siehst halt Kratos an. Nicht so, okay, jetzt muss halt ich rauf. So nach dem Motto, das fehlt ihm. Er liebt seinen Sohn, aber er sieht seinen Sohn immer noch als Kind an. Und im Laufe des Spiels erkennt er an, dass sein Sohn erwachsen wird. Das wird, lernt er halt im Laufe des Spiels. Ja, es ist einfach fantastisch. Also es ist eigentlich eine tolle Fortführung der Vater-Sohn-Beziehung, finde ich. Also viel besser hättest du es meiner Meinung nach im God of War-Universum nicht schreiben können. Absolut. Ich mag auch immer wieder, wenn du so Szenen aus Atreus Sicht spielst und dann wieder auf Kratos triffst, was für eine Eiche dieser Typ ist. Oh ja. Der ist halt da bei Agrippoda und der ist da eine ganze Weile, ich glaube, der ist da 2 oder 3 Tage. Und dann kommt er halt zurück, will halt durch dieses mystische Tor, durch den Weltenbaum will er ja durch Yggdrasil. Und da kommt Kratos auf einmal selber aus diesem Tor raus. Ja, und das so. Und Kratos, wie gesagt, man hat halt so das Gefühl, dass er von Spiel zu Spiel immer noch mal einen halben Meter größer wird. Weil Kratos ist halt einfach diese Gestalt. Ja, es ist halt irre. Ja, absolut. Es ist einfach so, wo warst du? Und ich so. Jetzt siehst du, kommst um 9 nach Hause, wir haben 9:30. Und dann hast du halt natürlich auch diesen geilen Kampf gegen Thor, der halt wirklich geil ist, vor allem weil es diesen Fake-Fade-Out vom Spiel gibt. Weil du kämpfst gegen den und auf einmal aus dem Nichts trifft Thor dich, du kannst diese Attacke nicht ausweichen, weil das Absicht ist. Oh, und dann fällt Kratos so um und es steht auf einmal Game Over. Und ich so, was ist denn gerade passiert? Hä? Und denkst du, hä? Und dann sagt Thor nur so, es ist vorbei, wenn ich es sage, und belebt ihn halt mit seinem Hammer wieder. Ja, es war so geil. Thor oder auch der mittleren Lieb, Bud Spencer. Ja, voll geil. Und das Geile ist, er sieht original so aus. Und da hast du halt wieder genau das, was ich eben schon gesagt habe beim ersten Teil. Er weiß, wer das ist. Und der hört nicht auf, ihn zu triezen. Und dann fängt er aber natürlich damit an, dann seinen Sohn zu bedrohen. Ja, dann schnapp ich mir halt deinen Sohn. Und in dem Moment wacht halt wieder der Spartaner in ihm auf. Also der Gott. Und der prügelt ihn dermaßen. Der prügelt ihm den Zahn raus. Er schlägt ihm mit einem Schlag einen Zahn raus und der fliegt irgendwie voll weit weg. Weil bisher hat Kratos eigentlich nur seine Schläge abgefangen. Er hat nicht wirklich gegen ihn kämpfen wollen. Weil Kratos ist ja so, der ist im Endeffekt ein Hobbit, der will ja eigentlich nur seine Ruhe haben. sitzen und seine Ruhe haben. Ja. Und die ganzen Leute nerven ihn. Ja, aber dann sagt halt Thor, dass er sich halt sonst seinen Sohn schnappt und dann schlägt er ihm halt. Dann wird halt Kratos wieder Kratos und donnert ihn halt volle Kanne ein. Dann siehst du, das ist der, gegen den ich kämpfen wollte. Aber dann verschwindet er, weil er anscheinend doch zu viel Schiss bekommt. Ja, den Zahn kannst du später finden, wenn du an der Stelle bist. Halt so, das ist so witzig. Ist halt so Liebe zum Detail, einfach fantastisch. Das ist so geil. Und das ist auch der Teil, wo dann auch endlich Odin auftaucht. Ja, ganz kurz, er fängt übrigens an, das Spiel ist, es ist Winter. Mhm. Es ist wunderschöner Winter. Oh Gott, ist dieses Spiel hübsch. es ist wunderschöner Winter. Gut, man kennt mich, ich liebe Schneewelten. Freya versucht immer noch, euch umzubringen und hat in einer sehr geilen Anfangsszene, wie du durch die Gegend reist mit den Hunden, die du hast. Wölfe sind das ja vorher gewesen. Einer der Wölfe ist krank und so weiter. Und dann lernt halt auch der Atreus, dass er auch loslassen muss. Dass er den einen Hund, den er so lieb hat, dass er den auch loslassen muss. Mhm. Fenrir, richtig. Was ja in der deutschen Mutung die einer seiner Kinder ist. Ja, genauso wie halt die Weltenschlange, ja. Richtig. Und alles sehr konfus. Und lässt ihn halt los und merkt halt nicht, dass er ihn in sein Messer eingesperrt hat. Das kommt alles noch aufeinander auf, das ist sehr cool. Aber dann taucht dann urplötzlich Thor auf, dieser Geschäftsmann. Odin, meinst du? Ja. Meine ich ja Thor. Und Thor hat dieser riesengroße... Thor hat ist ja quasi der dicke Bodyguard. Ja, er sieht halt aus wie Bud Spencer, ich finde das so witzig. Und halt Odin, der Geschäftsmann. Ja, er betet ihn ja quasi in Frieden an. Ja. Aber Kratos weiß, dass man Götter nicht vertrauen kann. Und Kratos guckt ihn an. No. Das tiefste No in der Welt der Videospielgeschichte. Naja, Thor, darauf hatte ich mich gefreut. Und boxt ihn halt so 30 Kilometer weit weg. Aber das ist super. Ja, wie gesagt, und dann müssen sie halt dann doch sich in Bewegung setzen. Weil die beiden können ja immer wieder auftauchen. Richtig. Und weil Ragnarök steht vor der Tür. Ja. Deswegen machen sie sich auf den Weg. Deshalb suchen sie Tyr, den nordischen Gott des Krieges. Richtig. Der irgendwie doppelt so groß ist wie Kratos. Ja, schon. Es ist sehr Hunchback, der Dude. Meine Fresse ist sehr riesig. Ist halt so lustig, weil ja über all die Spiele aufgebaut wird, dass Kratos eigentlich diese riesige Gestalt ist und als Tyr einfach irgendwie fünfmal so groß wie der. Ja, also während die beiden übrigens kämpfen, spricht der Odin Atreus eine Einladung nach Asgard aus. Mhm. Anschließend bricht Thor auf Odins Geist den Kampf ab und beide kehren nach Asgard zurück. Und um sich in Reihen auf diese komische Prophezeiung zu machen, machen sich halt die vor mehreren Jahren bei God of War aufgetaucht ist, machen sich gerade, wie gesagt, schon unter Atreus auf die Suche nach Tyr und finden ihn dann auch später in Svartalfheim. Was für Zungenbrecher. Wo er vor vielen Jahren von Odin eingesperrt worden war. Genau. Und auf dem Weg triffst du natürlich wieder Brock und Sindri. Richtig. Das bringt sie halt auch nicht weiter. Tyr wirkt resigniert und gebrochen. Begleitet sie aber trotzdem zu einer neuen Basis. Ein Haus in einer Zwischenwelt des Weltenbaums Yggdrasil, welcher von den Zwergenbrüdern Brock und Sindri zur Verfügung gestellt wird. Was für ein schönes Haus das auch ist. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Haus. Persönlich... nicht zu viel Spoiler, das Ding ist noch zu neu. Ja, kein Problem. Ich persönlich finde den Teil nicht so gut wie den vorherigen Teil. Es ist ein sehr gutes Spiel, absolut. Es ist halt nicht so rund, weil das letzte Spieldrittel ist halt nicht so rund, wie es sein sollte. Das letzte Spieldrittel fühlt sich sehr gerusht an, finde ich. Entscheidungen von manchen Figuren finde ich absolut nicht nachvollziehbar. Möchte ich aber an der Stelle nicht spoilern. Ja, verstehe ich, alles gut. Ich sage auch nichts, alles gut. Entscheidungen von manchen, wie gesagt, finde ich nicht nachvollziehbar. Es wird zu schnell vergeben. Das Ende ist auf der einen Seite fantastisch, auf der anderen Seite herzzerreißend. Mhm. Und es ist ein absolut fantastisches Game. Es sieht wunderschön aus auf der PlayStation 5. Später, wenn es dann irgendwann für PC erscheinen wird, vermutlich noch hübscher. Es ist eine großartige Fortsetzung. Mich persönlich hat es nicht so sehr vom Hocker gerissen. Vermutlich lag es daran, was ich davor den ersten Teil nochmal durchgespielt habe. Und direkt dann den zweiten Teil hinterher. Über ein paar Dinge möchte ich aber doch sprechen, ganz spoilerfrei, keine Angst. Weil es ist ja in dem Sinne kein Spoiler, weil du hast ja schon gesagt, dass Atreus von Odin eingeladen wird nach Asgard. Und dann kommst du nach Asgard. Oh ja, und das sah cool, das sah aus wie ein Skyrim. Ja, und das ist eigentlich nur so ein Skyrim-Dorf. Und, ja. Und Odin, der Göttervater, lebt einfach in so einer Jarlhütte. Ja. Das ist so fantastisch. Der könnte in einem riesigen Palast wohnen wie Zeus. Aber nein, der wohnt in einer bescheidenen kleinen Jarlhütte. Ja, es gibt wieder saumäßig coole Kämpfe. Es gibt saumäßig coole Bosskämpfe. Die auch sehr viel kreativer sind als im ersten Teil, wie ich finde. Ja, leck mich fett, die Inszenierung von diesem Spiel ist der Hammer. Die Welten, die du besuchst, sind großartig. Der Mimir, da nervt er mich schon sehr stark, weil er echt nicht die Fresse hält. Das ist das Problem, die mussten seinen Redeanteil erhöhen, weil Atreus jetzt nicht immer mehr an Kratos Seite ist. Der ist jetzt ab und zu auch allein unterwegs. Atreus ist ab und zu auch allein unterwegs, ja. Und die andere Szene, über die ich sprechen wollte, über die kann man spoilerfrei sprechen. Wenn das erste Mal mit ihm als Atreus unterwegs bist, erstmal. Ja! Du läufst halt so ein Stück und dann kommst du bei einer Kiste an. So, bisher hast du mit Kratos halt immer, hast ja mit Kratos gespielt und Kratos schlägt einfach in diese Holztruhen rein. Macht einfach, und ja. nimmt halt einfach raus, was da drin ist. Und, Atreus denkt sich so, ja, was mein Papa kann, kann ich auch. Schlägt auf die Kiste und tut sich voll weh. Das ist richtig halber die Hand. Au, au! Und der hat ja, glaube ich, Mimi. Der hat nicht Mimi dabei gehabt, der hat Cindy dabei gehabt. Und Cindy so, doch nicht so ganz der Vater. Ach, sei still! Das war super. Das war sehr, sehr geil. Ich hab so gelacht. Gott, hab ich gelacht. Eine der besten Szenen im Game. Ganz fantastisch. Ich hab kaputt gelacht. Absolut. Ja, aber die andere Szene, die du so lustig fandst, können wir halt jetzt nicht sprechen, ja. Leider nicht, nein, weil die ist zu sehr spoilerig, aber das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Aber über die Kiste kann man spoilerfrei reden, das ist ja nichts Story-Relevantes. Ja, das schon. Aber meine Szene halt nicht, weil das ist ja, zu leider. Spoilerig. Dennoch, aber ich kann euch... Ich trage deine Szene im Herzen. Ich kann euch wirklich... ich kann euch wirklich versichern, das Spiel ist absolut großartig, auch wenn es mir persönlich gesagt nicht so gut gefallen hat wie der erste Teil, vor allem das Ende fand ich zu sehr gerusht, aber es ist meine persönliche Sache. Es gab eine Art Fortsetzung mit einem DLC, was es sonst dazu gab, wo du eine Art Roguelike-Modus hattest, tatsächlich mit Story, das wusste ich auch nicht, habe nicht ausprobiert. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, nee. In dieser Art Roguelike-Modus kämpfst du dich als Kratos durch so einen komischen Tempel oder was immer das ist. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und da kämpfst du dich halt von unten nach oben durch und stirbst dann immer wieder, wachst dann auf und kannst dann Ausrüstung sammeln, wirst dann immer stärker. So eine Art Roguelike. Mhm. Und das gratis. Das ist auch nicht gerade das Gewöhnlichste heutzutage. Ja. Das ist Valhalla heißt das. Du kämpfst dich sozusagen durch Valhalla. Das ist ungefähr 6 Stunden lang. Du hast eine komplette Story mit Voice Acting, mit Christopher Judge, der das Ganze nochmal vertont hat, mit allem drum und dran, mit Sindri, der da auch dabei ist. Theoretisch muss er ja auch für die Szenen das Mocap wieder gemacht haben. Ja, richtig. Es geht ja nicht anders, weil sonst würde Kratos sich plötzlich anders bewegen. Ja, es ist eine kostenlose Erweiterung. Mhm. Es ist der Wahnsinn, was dafür, dass es kostenlos ist. Es ist der absolute Hammer. Man braucht circa gute 6 bis 8 Stunden. Wenn du ein Completionist bist, sag mal so gute 10 bis 12 Stunden. Also rechne mal gute bis 10 bis 12 Stunden, bis du es durch hast. Für ein kostenloses DLC, wofür normalerweise andere Leute 30 bis 40 Euro verlangen würden. Absolut lohnenswert. Viele Leute lieben auch die Story von dem Game. Absolut verständlich. Ich persönlich habe es noch nicht gespielt. Ich werde es mir auch mal anschauen. Irgendwann. Werde dann selber urteilen. Ich habe halt nur gehört, es ist super und man sollte es gespielt haben. Ja, zu God of War kann man eigentlich nur sagen, ich finde die Reihe großartig. Es ist bis heute die beste Hack-and-Slay-Reihe, die es gibt. Tatsächlich. Ich vergöttere Devil May Cry, aber trotzdem kommt für mich nichts an God of War ran. Nichts. Richtig. Vor allem Story, Charakter, ja. Inszenierung, Kratos Soundtrack. Ist eine der ikonischsten Figuren der Videospielgeschichte. Ja, also bei denen kannst du tatsächlich diesen Stempel aufdrucken, den wir haben mittlerweile machen lassen hier, aber so, da spielt es einfach. Spielt es einfach, ganz einfach. Schnappt euch die Collection, schnappt euch, wenn ihr noch eine PlayStation 3 zu Hause rumliegen habt, schnappt euch die zwei alten Teile, also die zwei neuen Teile God of War und God of War Ragnarök, schnappt euch die, da habt ihr wenigstens so ein bisschen Hintergrund, schnappt euch die Teile, spielt von mir aus die. Wenn ihr irgendwie eine Chance habt, spielt oder auf dem Kanal Teile, von egal, Game 2 gibt es die Story-Zusammenfassung Ufesisch. Oh Gott. kann man sich mal geben, war sehr unterhaltsam. Dann kann man auch eine normale Zusammenfassung gucken auf YouTube. Nein, man muss immer, es ist viel lustiger, wenn man es Ufesisch guckt. Ach, nee, mir nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, spiel die Dinger einfach. Die Dinger sind großartig, mehr kann man nicht dazu. Beste, ja. Genau. Dann danke ich dir, Jürgen, dass du hier jederzeit, warst. Gerne. Mit mir ganz kurz über ein bisschen über Nee, ganz kurz, anderthalb Stunden. Auch wenn wir so halbwegs durch alles durchgestolpert sind, so nach dem Gefühl. Aber wir haben halt auch, mein Gott, wir haben die alten Teile lang nicht mehr gespielt. Dafür die neuen Teile zu oft. Für einen Podcast, den nochmal durchspielen, finde ich ein bisschen viel Arbeit. Nee, das ist zu viel Arbeit, ja. Aber dennoch, wir haben noch sehr gute Erinnerungen dran. Ich finde, wir haben es trotzdem gut zusammenfassen können. Ja, wir haben noch sehr gute Erinnerungen dran. Die Dinger bleiben halt auch im Gedächtnis. Weil ja, bei Metal Gear habe ich es halt besser im Kopf gehabt, aber mein Gott. Ja. Ist aber auch Metal Gear. Aber dennoch, ganz kurz noch. Würdest du ein neues machen nochmal? Nochmal so wie von Anfang an. Würdest du ein komplett neues machen? Würdest du das Universum neu starten? Was würdest du machen, wenn man zu dir sagen würde, hey Jürgen, mach uns ein neues God of War? Eigentlich hätte ich gerne nur ein richtiges Ende zu Ragnarök, ohne jetzt zu weit drauf eingehen zu wollen. Oder ein richtig, richtig, richtig krasses Reboot vom ersten. Also wirklich gerne in der Grafik-Engine, aber wieder top-down. Haben sie ja vor. Haben sie ja angeblich vor, dass sie den ersten Teil remastern bzw. BZW remaken wollen. Ja, aber wie gesagt, aber dann wieder top-down, weil sonst funktioniert halt das Kampfsystem, so wie es damals war, nicht. Naja, so wie damals. Ja, da wäre ich voll für, unterschreibe ich. Wo übrigens Christopher Judge gesagt hat, er wird den nicht sprechen, aus Respekt vor dem ersten Sprecher. Sehr cool. Was ich sehr cool finde, aber das ja, weil seien wir mal ehrlich, der Kratos von 1 bis 3 ist nicht der gleiche Kratos. Nee. Wäre aber ziemlich witzig, wenn sie das tatsächlich machen. Ja, dann hätte ich Englischen gerne den Originalsprecher auch wieder zurück. Ja, wenn man zu mir sagen würde, möchtest du einen weiteren Teil? Ja, bitte, ich möchte endlich das Ende von Ragnarök erleben, so wie du, ein richtiges Ende. Vielleicht ist es ja mit den Valhalla DLC, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber ja, wir werden sehen. Vielleicht kommt da noch was. Also wenn ich sagen würde, ja bitte, gib mir ein richtiges Ende für Ragnarök und gib mir einen neuen Teil, aber lass mich nicht so oft Jungen spielen, vielen Dank. Alles klar. Da danke ich euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ich danke dir noch einmal, Jürgen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich mit den Worten, die ich immer sage, macht was immer ihr wollt. Aber wenn euch irgendjemand Gottkräfte gibt, dann dreht durch, was soll's, egal. Macht's gut!